Sag mal ein Meme. My name is Boxy. This is Sparta! All your babies are belong to us. Hi everyone, this is a team. Boo, that shot! Jolly bit me. Chocolate green. Let me crank that Pikachu. Here we go. It's a trap. 9,000. Jizz in my pants. Dr. Octagonopus. Leather belt. Ah. Oh. Leave Benny alone. Yeah, it's a parody. Kind of in a blue mood again today. Just know my fight. No. The balls are inert. What the fuck? It's time to Genesine Sedan. Auch wir werden zum Hype. Bestimmt. Irgendwann. Aber bevor das soweit ist, wollen wir einfach nochmal drüber reden. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe des Podcasts Einschalten, Abschalten. Wieder mit dabei Leo Braun. Guten Tag und Andreas Peter. Schönen guten Abend. Und wieder mal als Gast mit dabei Marcel Hesse. Hallo. Jo, servus. Du schon wieder. Du kommst einfach nicht ohne uns aus. So sieht's wohl aus. Ja. Bevor wir aber über Hypes und Memes und sonstige Sachen sprechen, haben wir eine neue Kategorie in diesem Podcast, genau. In Folge 7. Und die heißt, was haben wir für einen Müll geredet? Und zwar ist es prinzipiell einfach nur sowas, was wir in der letzten Folge falsch gesagt haben. Und da haben wir tatsächlich drei Sachen, die uns zumindest aufgefallen sind. Also in Zukunft, wenn euch irgendwas auffällt, schreibt es uns bei Twitter. Oder die Kategorie hatten wir die ganze Zeit schon. Wir hatten noch nie einen Fehler gemacht. Genau, wir haben immer alles richtig gemacht bisher. Ja, die Sachen, die wir letztes Mal falsch gemacht haben. Zum Beispiel haben wir gesagt, in den Pixar-Filmen kommt immer ein gelber Taxiwagen vor. Es stimmt nicht, es ist in Wirklichkeit ein Pizzawagen. Oh Gott, wie konnten wir sowas sagen? Ja, so eine essentielle Sache. Naja. Pizza. Okay, der zweite Fehler, der uns unterlaufen ist, ist, dass bei Shrek ist ja diese Spider-Man und Matrix-Verarsche, die im Film vorkommt, die ist allerdings im ersten Teil und nicht im zweiten, so wie wir es behauptet oh, haben. Oh nein! Schon wieder so eine graue Nacht. Genau. Und eine wirklich vergleichsweise große Sache ist, wir haben Zazu, den Nashornvogel aus König der Löwen, böse dargestellt. Das stimmt gar nicht, der ist nämlich eigentlich lieb. Ich glaube nur ich, Max, hatte gesagt, der wäre gut. Nein, du. Ja, genau. Max gesagt, hat gesagt, der wäre gut. Und genau. Ich habe gesagt, der wäre böse. Genau. Weil ich den auch böse in Erinnerung hatte. Der hat so böse gekrächzt und der ja. War und auch eigentlich böse. Nervig war der, ja. Ja. Und Scar sagt Simba, dass er fliehen soll, nicht Zazu. Ja. Und dann haben wir noch eine Anmerkung und zwar. Nie mehr zurück. Vielleicht mit diesen Worten, ja. Und. Ja. Ehrlich? Ja, ich hab nochmal. Ich habe ihn nicht nochmal geguckt, aber ich bin nochmal in mich gegangen und hab nochmal etwas drüber gelesen. Ja. Und ich habe die ganzen Lieder nochmal gehört, das ist toll. Ich hoffe, ihr habt auch alle Ohrwürmer gekriegt von diesem Podcast. Und da haben wir noch eine Anmerkung zur letzten Folge, und zwar wussten wir dann nicht, warum Megan Fox nicht mehr bei Transformers mitmacht. Wir wussten nur, dass es so ist. Und der Grund, warum sie nicht mehr da ist, ist, weil sie gefeuert wurde. Sie hat nämlich Folgendes gesagt über Michael Bay. Er ist wie Napoleon und will als verrückter, durchgeknallter Typ gelten. Am Set will er wie Hitler sein und das schafft er auch. Für ihn zu arbeiten ist ein Albtraum. Hat sie das auf Deutsch gesagt? Nein, aber das fand's. Also sie meinte das wohl gar nicht so ernst, aber Steven Spielberg fand das wohl nicht so lustig und deswegen wurde sie einfach aus dem Film gefeuert. Ja, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, oder willst du darüber noch reden? Nee, das war schon. Dann füge ich jetzt einfach mal spontan noch eine neue Kategorie ein, nämlich wie toll wir eigentlich sind. Und zwar die Prognose. Der Rest dass, von der Folge. Ja, natürlich. Aber zum Beispiel ja, die Prognose, dass Transformers 3 erfolgreicher sein wird als Transformers 1 und Transformers 2. Absolut richtig. Zum Beispiel hat Transformers 3 jetzt in der ersten Woche schon genauso viel Umsatz gemacht wie Transformers 1 überhaupt im Kino. Mhm. liegt natürlich auch an 3D, aber auch von den Besucherzahlen hat der irgendwie mehr als fast doppelt so viel wie der erste und auch mehr als der zweite bei der ersten Woche. Also, wir hatten natürlich recht. Selbstverständlich. Das Thema, was wir über, so ja, das war es eigentlich auch schon von der Errata-Liste, ne? Ja, zumindest haben wir keine anderen Fehler mehr gefunden. Genau. Ja, aber das Thema, über das wir heute sprechen, hatten wir irgendwann schon mal in Folge 5, glaube ich, angekündigt. Wir hatten es in Folge 1 schon mal angeteasert. Genau, also im Grunde haben wir immer darauf hingearbeitet und jetzt kommt es endlich. Deswegen sprechen wir halt heute über Hypes und so weiter und Top-Themen, zu denen jeder eine Meinung hat und solche Sachen. Ja, ich hatte übrigens doch noch ein Thema, was wir falsch gemacht hatten. Okay. Und zwar König der Löwen kommt ja in 3D, kommt ja nochmal raus, dieses Jahr aber natürlich nicht in 3D, das hatten wir so als... Das hattest du gesagt. Ja, aber das hattest du mir auch nicht widersprochen. Glaube ich, oder? Stimmt, ja, keine Ahnung. Wir kommen jedenfalls in nicht 3D, 2D. Mhm. Hm. Ja, was hattest du gerade gefragt? Ja, Top-Themen, zu denen jeder eine Meinung hat, also unser Thema heute. Ja, zum Beispiel E-Hack. Ja. Aber da hat jetzt auch niemand mehr eine Meinung zu? Weil es mittlerweile aus den Medien raus ist. Was sollte man denn eigentlich für eine Meinung da haben? Ob es da kommt doch immer, wenn du irgendwo hinkommst. Isst du jetzt noch Gurken? Nee, ich esse jetzt keine Tomaten mehr. Doof. Ach so. Habt ihr eigentlich noch Gurken gegessen, als Ehek war? Schon, ja. Ich mag keine Gurken, deswegen esse ich die gar nicht. Tomaten, Sprossen. Mag ich auch nicht. Ja, ganz muss sein. Und Flüsse? Meilig aus Prinzip. Ja, zum Thema Hypes und Memes haben sie auch ein 42-Sekunden-Spiel vorbereitet. Wollen wir den jetzt schon bringen? Würde ich schon sagen, oder? Den bringen wir immer erst direkt am Anfang. Ah, hau raus, was wir haben. Das war teuer. Dann machen wir den einfach jetzt mal hier hin. This is Sparta! Ist ein Meme. Warum liegt da eigentlich Stroh? Ist ein Meme. Umgefallene Blumentöpfe. Können Meme sein. Das Internet ist voll von diesen schnell auftretenden und sich immer schneller verbreitenden Hypes. Ob der Name vom französischen Meme, also gleichkommt, eine Abwandlung des Wortes gehen ist oder vom griechischen Mimema etwas Imitierendes kommt oder sich sogar aus allem bildet, ist nicht sicher. Auf jeden Fall bezeichnet der Begriff Meme jene Phänomene, zu denen plötzlich jeder eine Meinung oder einen schlechten Wortwitz hat und die blitzschnell zu den Trending Topics bei Twitter werden können. Aber auch ohne Internet können sich Meme ausbreiten. Letztlich kann es sogar als Meme bezeichnet werden, wenn Vögel Gesang imitieren. Jo, das sind die Meme, die ganz besonders schnellen und eigentlich auch relativ kurzen Sachen, von denen wir jetzt auch wissen, was das eigentlich ist und woher der Name kommt. Wollen wir über Meme noch erstmal ein bisschen reden, wenn wir schon die 42 Sekunden jetzt hatten? Ja, können wir machen. Ja, machen wir. Ja gut, was das ist, haben wir ja gerade gehört, aber wie sowas entsteht, hat Twitter natürlich einen, trägt sehr stark dazu bei, wie sowas entsteht und dass es weiter rumgereicht wird, weil da geht es ja extrem schnell durch dieses Retweeten. Ja, dass man kurz einfach noch was dazu sagt. Und da kann ja auch jeder relativ schnell einfach eine Meinung dazu sagen, ohne dass es... Und dann gibt es ja die Hashtags. Ja, genau. Wodurch das dann auch noch als Trending Topic ja angezeigt werden kann. Das heißt, Twitter verstärkt auf jeden Fall nochmal diesen Meme-Hype. Den gab es aber auch schon vorher. Zum Beispiel, warum liegt denn da Stroh oder was ist da so sonst noch? This is Sparta ist ja auch schon älter als Twitter. Diese ganzen Sachen, also es geht auch ohne Twitter. Nur Twitter macht halt manchmal auch Hypes oder Meme um irgendwas, was überhaupt nicht lebenswert ist. Wie halt die... Eine Blumenkübel. Ja, erklär das mal. Blumenkübel war letztes Jahr, vorletztes Jahr? Ich glaube ich weiß nicht. Okay. Das ist wieder was für unsere nächste Liste. Ich sag mal letztes Jahr. Ich sag auch letztes Jahr. Okay. Da ist in einer Stadt, die ich jetzt nicht mehr weiß, ein Blumentopf umgefallen vor einem Altersheim. Und da wurde dann darüber in der Zeitung von denen berichtet, dass dieser Blumentopf umgefallen ist und der hat irgendwie 100 Euro gekostet und ein Schaden von über 100 Euro ist entstanden. Wer da bei der Zeitung arbeitet, der hat's geschafft. Ja, glaube ich aber auch. Und ja, dann wurde dieser Artikel natürlich erstmal rumgereicht und überall naja, kam... natürlich ist das nicht so, wäre es nicht so, dass wir es hier erwähnen müssten. Ja, aber nein, ich wurde halt bei Twitter wurde rumgereicht, also bei Twitter wurde sich darüber lustig gemacht, dass sowas einfach in der Zeitung vorkommt. Und deswegen wurde plötzlich eine ganze Zeit lang was über Blumenkübel geschrieben. Ja, so einen Tag lang. Ja, und ungefähr. Danach war es nichts mehr. Natürlich nicht. Ja. das zeigt so, was Meme überhaupt sind. Letztlich sind es ja so ein bisschen die Insider-Witz. Was ein Insider-Witz auf einer Party ist, habe ich mal gesagt, ist das Meme im Internet. Also irgendwie man in einer Gruppe von Leuten macht man halt jedermann einen Witz darüber und irgendwie es wiederholt, kommt ständig wieder, aber irgendwann ist dann halt auch weg und dann ist komplett weg und dann vergisst es auch jeder wieder irgendwie. Oder es bleibt, manche Meme bleiben halt auch im kollektiven Gedächtnis drin. Ja, zum Beispiel dieses Smarter. Das gibt es ja mit schon länger jetzt. Oder Release the Kraken. Ja. Oder What is up? Ja. Das sind aus Filmen. Ja. Schön. So, Meme. Das sind so die kleinen Hypes im Internet, aber es gibt ja auch noch die eigentlich ernsthafteren, die eigentlich, die auch so die ganze Gesellschaft betreffen, weil diesen Blumentopf haben vielleicht ganz viele Twitterer mitgekriegt, aber in der großen Gesellschaft sind die eher versandet oder nicht angekommen, was auch bestimmt begründet sein könnte darin, dass es völlig unwichtig ist. Mhm. Aber ja, es gibt auch Sachen, die nicht so unwichtig sind. E-Hack hatten wir eben gerade mal kurz angerissen, ist vielleicht auch nicht so wichtig, wie es gemacht wurde. Aber andere Nachrichtenhypes, keine Ahnung, man kann ja eigentlich auch Fukushima als so großen Nachrichtenhype, naja, auf jeden Fall, verpacken, wo einfach mal jeden Tag ständig neue Informationen kommen. Ja. Also ich weiß jetzt noch zum Beispiel von vor 2 Wintern, wo dann der Winter das Hype-Thema Nummer 1 auf wegen, er ist so schlimm und es schneit so viel und alle Straßen gehen kaputt und alle Mädchen waren so damals total entsetzt, dass sowas passieren kann. Ja. Und dann waren Dörfer tagelang eingeschneit. Das ist dann, nicht immer über das Wetter, kann man doch immer schön reden. Ja, kann man immer aufregen, oh, das ist so extrem. Ach Gott, da gibt es ja, das war ja auch bei dem Sommer 2003 oder so, wo dann ständig nur berichtet wurde, dass das Bier ausgeht, Wasserknappheit. Oder prinzipiell kann man gerne über das Wetter gesprochen werden, da kommen auch immer diese ganzen tollen Sachen aus. Das ist der kälteste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnung, Stalingrad ausgenommen oder so. Alles ist heiß, ist immer der heißeste Monat. Das ist halt ständig. Seit 30 Jahren oder seit 15 Jahren dann. Irgendwie ist es immer schlimm. Ist immer heiß. Teilweise, dass man sich auch fragt, so was ist das für eine Information? Das war der heißeste April seit 10 Jahren oder so. Und? Ist doch egal. eben. Dieser Klimawandel ist zum Beispiel auch sowas. Ja, das ist so ein dauerhaftes Thema, so ein bisschen. Aber das köchelt mir so vor sich hin. Das war, war aber auch mal riesig, oder? Ja, also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war es irgendwie größer als Merkel. Ja, als dann auch noch Grönland ist. Als dann noch die ganzen Klimaskeptiker aufgetreten sind und erzählt haben, das stimmt ja alles nicht. Die gibt es ja immer noch. Ja, gut. Aber die treten nicht mehr so auf. Ja. Also es hat ja nie eine Klärung oder so gefunden und das Thema bleibt halt weiter aktuell. Mhm. Das heißt, aber trotzdem, die großen Hypes sind dann weg. Das ist ja genauso bei Fukushima, irgendwie kommt dann mal ab und zu noch eine Meldung. Ja. Aber so eigentlich, es passiert immer weiter schlimme Sachen und so weiter. Vor allem jetzt, wo es wirklich schlimm wird. Ja, jetzt wird es schlimm, da sterben Leute und so. Und gut, Leute sind davor auch schon gestorben, aber so Kernschmelz und so weiter. Nee, an den Folgen von Radioaktivität wurde ja immer bestritten, nicht. Dass Leute sterben. Ja. Und jetzt sind welche gestorben, aber es hat auch keiner mitgekriegt irgendwie. Ja. Und ja, als es mal aktuell war, wann war das? Mai? Moment, das... April? Wann war denn das? Ich glaube Mai. Relativ lange, wahrscheinlich ja so. Fukushima war nicht im Mai, oder? April. Es war im... Davor war Libyen. Und dann war bevor das Libyen... Das war April, war das. Bevor Libyen noch vorbei... Libyen war... Anfang ist noch nicht vorbei. Fukushima ist auch noch nicht vorbei. Ja. Also der große Hype, so, wo jeden Tag, das ist ja immer dieser Hype, ist dann immer, misst sich ja daran, dass jeden Tag eine neue Meldung zu dem Thema kommt, würde ich sagen, oder? Zumindest so wie jetzt auch in Syrien von wegen, wird eigentlich immer noch in jedem Tag irgendwie ein Dorf mal niedergeknüppelt, aber wird auch nicht mehr groß so erzählt drüber. Ja, oder Libyen ist ja eigentlich so ein super Beispiel, weil da passiert immer noch, ist immer noch jeden voll. Jeden Tag sind da Luftschläge. Ja, natürlich. Ja. Das war dann halt einmal so, als die NATO das beschlossen hatte, natürlich, da war dann ein großer Aufreger, aber dann hielt es auch fest und da gab es dann teilweise keine Meldung und dann wurde halt trotzdem weiter geredet. Und das ist natürlich auch wieder so eine Sache, wo jeder eine Meinung haben kann und irgendwie man kann ewig diskutieren, aber die Meinung, was ja auch bei diesen Hypes immer sehr auffällig ist, ist, dass die Meinungen natürlich sehr runtergebrochen sind, auf sehr simplem Niveau teilweise stattfinden. Das ist ja zum Beispiel jetzt Griechenland-Hype ist ja mal wieder, der kommt ja auch regelmäßig. Naja, immer Generalstreik da unten und so weiter. Ja, der ist aber der aktuellste Hype noch, oder? Gibt's gerade irgendwas? Facebook-Partys? Strauss-Kahn vielleicht noch. Strauss-Kahn hat sich aber jetzt erledigt. Ja, okay, nee, wird ja wieder aufgeheizt. Ja, ja klar. Um die Sache mit Fukushima gerade noch zu klären. Die Unfälle waren ab dem 11. März diesen Jahres. Also ist das schon im März, nicht im Mai oder so. Oh. Ach stimmt, das hatte ich ja sogar noch in Australien mitgekriegt. Das genau, da war ja erstmal noch das Erdbeben und so weiter. Genau, das war ja dieser Doppelhype, wo dann plötzlich Libyen und Fukushima haben dann immer die kompletten Nachrichten bestimmt. Ja, und dann Wetter. Fukushima, Libyen und das Wetter. Ja, das war schon krass, da diese beiden Riesenhype, die auch eigentlich super wichtig sind, da musste ja ein Hype drum entstehen. Eigentlich ist es auch an der Stelle schade, eigentlich, dass der Hype irgendwann aufhört. Das ist ja eigentlich das Blöde daran. Ja, prinzipiell kann man dazu gar nicht genug Informationen sammeln, aber das Problem ist halt, dass die Tagesschau oder sowas ja nicht die ganze Sendung drüber machen kann. Es wurde ja schon jede Menge Brennpunkte darüber gesendet. Ja. Also, wenn man an Informationen rankommen wollte, gab es mehr als genug Möglichkeiten dazu. Genau. Aber dann kam halt irgendwann Ehek und Griechenland und sonst was. Ja. Strauss-Kahn, der Wettermann. Kachelmann. Also finde ich eigentlich auch okay bei der Tagesschau, dass die machen ja, bringen das dann raus und im Internet haben sie ja eigentlich, haben sie ja immer relativ viele Informationen so gesammelt. Genau. Mhm. Ja, das Problem, was ich an diesen Memes, an diesen Hypes-Dingern, habe ich ja schon mal gerade gesagt, ist halt, dass es immer so runtergebrochen ist. Im Grunde, du hörst dann immer, ja, jetzt ist wieder irgendwas passiert bei Fukushima oder es wurden wieder hohe Messwerte gemessen und so weiter. Aber so richtig einordnen, warum, was ist jetzt das Problem? Also ist das Problem wirklich die Atomkraft oder kann es in Deutschland passieren? Natürlich wird es dann auch mal besprochen und so. Und wenn man sich damit beschäftigt, wird man auch bestimmt viel schlauer und das dann, du kannst es natürlich auf dem Niveau abspielen, wo du es haben willst. Aber im Grunde beschränkt sich, glaube ich, bei Mehrheit der Gesellschaft dann doch auf so ein sehr simples Niveau, wo man dann auch nicht, also zum Beispiel bei Griechenland sieht man das vielleicht sogar am besten. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Bei Fukushima war doch irgendwie klar, ey, da ist was kaputt gegangen, das kann man merken. Ja. So, okay, Tsunami, also Erdbeben, Tsunami und dann Atomkraftwerk kaputt. So. Ja, was bei Griechenland genau gelaufen ist und wer wem Geld schuldet, wissen die, glaube ich, selber nicht ganz. Ja, und dann, was ist die beste Lösung? Machen wir einen Haircut oder machen wir diesen, das? Dann sind halt die Tagesschau reicht dann gerade mal dazu, zu erklären, was Haircut bedeutet mit Schuldenschnitt. Was bedeutet das denn? Ein Schuldenschnitt, es ist ein englisches Wort, das bedeutet Haarschnitt. Okay. Schön. Und so wie die Haare beim Haarschnitt werden die Schulden einfach abgeschnitten und die haben dann sagen einfach, wir haben jetzt keine mehr. Ja, jedenfalls, da kannst du halt einfach in einer Viertelstunde nicht, wenn du noch andere Themen haben willst, kannst du das nicht groß erklären. Ja. Und da gibt es so viele Meinungen, da gab es ja mal einen Brennpunkt, der dann Dreiviertelstunde war hinten dran und so. Mhm. Das heißt, da gibt es einfach diese ganzen Meinungen, die musst du erstmal erklären, dann musst du irgendwie die einschätzen können, die kannst du aber auch nicht einschätzen, weil die Situation ja niemand kennt. Und dann sagt halt irgendwie IFO-Chef Sinn, sagt irgendwie was anderes als Steinbrück und wer da alles mitgeredet hat. Und ja, die Experten sind sich natürlich nicht einig. Und wie willst du dann die ganzen Meinungen näher zu bringen, in diesem Wirtschaftssprache einem Volk näher zu bringen, das sich damit nicht groß beschäftigt? Das ist halt extrem schwer. Deswegen, die meisten interessieren sich da auch nicht genug dafür und sagen dann halt einfach, ja, Griechen, glauben dann halt der Bild, wenn die sagen, ja, die Griechen stehlen unser Geld und was die da für Aktionen hatten. Und die sitzen die ganze Zeit da und dann so das dann sogar, was dann ja wieder Rückschlüsse auf die Politik von uns auch hat, wo dann Angela Merkel irgendwas erzählt von wegen, die machen die ganze Zeit Urlaub, was so ein bisschen merkwürdig ist, weil in Deutschland machen durchschnittlich mehr Urlaub als Griechen. Und ja, das ist so das Problem, dass diese Hypes immer so ein bisschen runtergebrochen sind und dann natürlich auch wieder auf die Politik machen und dadurch schaffen sie neue Realitäten auf so einem unteren Niveau. Das heißt, solche Hypes können, wenn es um komplizierte Themen geht, auch einfach die Wahrheit verschlechtern. Ja, weil es prinzipiell halt nur dieses Halbwissen verteilt wird. Ja, dann kann man natürlich sehr einfach mit Populismus agieren. Genau. Mhm. Wie jetzt in der Griechenland sagt zum Beispiel auch bei Strauss-Kahn. Ja, Sarrazin oder Gutenberg. Ja, oder Google Street View. Ja. Ja, und einfach was einen aufregt und dann, oh, das ist alles schlecht. Von wegen Gutenberg hat, Gutenberg war ja auch, ist jetzt ja zurückgetreten. Zum Beispiel bei Strauss-Kahn direkt, dass dann die Mädchen in Amerika ihn verurteilt haben. Oder auch in Europa von wegen, da ist ein Verdacht, der wird es auch bestimmt gemacht haben und so. Ja. Wo die Staatsanwaltschaft ermittelt hat und es herauskam, dass die Zeugin relativ unglaubwürdig ist. Genau. Ja, so Aufreger gehen dann natürlich immer super. War ja auch mit dem, in Berlin wurde irgendwann letztens auch wieder einer, U-Bahn-Schläger oder was, der da jemandem um den Kopf rumgehüpft ist. Der wurde ja erstmal freigelassen und wurde halt nicht in Untersuchungshaft gelassen. Er hat natürlich, war dann auch eine riesen Medienkampagne, zumindest in Berlin, aber auch hier, ein bisschen halt, dass der von wegen, die, das Gericht sperrt den nicht ein, ein riesen Aufreger dann, was halt Schwachsinn ist, weil es ging ja nur um U-Haft und die hatten halt befunden in dem ersten Anklage oder in der ersten Vorsitzung da, dass das halt, dass der jetzt erstmal nicht gefährlich, als gefährlich einzustufen ist, was vielleicht fragwürdig ist, aber da groß, weil er ist ja nicht so, dass er nie ins Gefängnis kommen würde für seine Straftat. Mhm. Ja, und da wird dann auch wieder falsch informiert. Oder bei Street View, wo dann alle plötzlich sagen, Street View ist doof, da sehen die uns live und so. Ja, genau, das haben wir in der fünften Folge, war das, glaube ich, haben wir auch nochmal darüber gesprochen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, das hatte ich in Folge 5 immer gesagt, ich finde es nicht schlecht, dass jeder zu einer Sache eine Meinung hat. Und ja, so. Genau. Das. Das ist halt so eine Sache, das ist natürlich ein Konflikt irgendwie, weil natürlich bricht das alles runter und ist doof. Auf der anderen Seite müssen ja alle informiert werden und wie willst du das als Medium anders machen, als dass du einen Hype erzeugst und irgendwie eine Betroffenheit bei allen und das geht halt am besten natürlich über Aufreger. Das Problem finde ich auch gar nicht den Hype an sich, sondern halt Falschinformationen. Und die Bild wäre ja auch als Zeitung nicht verachtenswert, wenn sie nicht ununterbrochen Lügen verbreiten würde. Also die Bild wäre nicht verachtenswert, wenn sie nicht die Bild wäre. Ja, so Lügen kann man sie ja nicht nennen. Ja, ich meine, du kannst ja sagen, eine Boulevardzeitung brauchen vielleicht Leute, die wollen dann nicht, es kann ja nicht jeder ist intellektuell vielleicht auf dem Niveau, dass er eine FAZ lesen will zum Beispiel. Ja, ja, schon klar. Und so weiter. Da musst du, deswegen muss es, also Boulevardmedien und so weiter sind ja eine gute Sache auch, oder eine Sache, die es geben muss in der Gesellschaft, weil sonst würden die ja vielleicht andere Leute überhaupt nicht informiert sein. Ja. Und da müssen halt Themen anders aufbereitet werden, das ist ja klar. Und da muss halt auch eine Betroffenheit vielleicht entstehen. Aber trotzdem sollten dann, und von mir aus dürfen auch nackte Frauen auf der Titelseite sein, das ist mir dann egal. Aber es sollten halt keine Lügen verbreitet werden und dann halt irgendwie so Falschinformationen und teilweise auch bewusst Falschinformationen. Wieso denn Falschinformationen? Also ich weiß jetzt halt, dass die Bild da sich so immer so ein paar exemplarische Sachen rausgepickt hat, daraus dann so eine Collage gemacht hat von wegen, guck mal, was die alles machen, die sind so faul und so böse, wobei es dann halt im Großen und Ganzen gar nicht so schlimm ist und halt nur, dass dieser Beamtenapparat so übermäßig aufgebläht ist. Aber von wegen, dass dann halt in einer Staatsfirma, was weiß ich, dass sie da 15 Monatsgehälter oder sowas kriegen, das wird dann natürlich bei der Bild wieder extrem gepusht, um dann wieder so eine Empörung im Volk hervorzurufen. Ja, aber kennst du das Bild-Blog? Ach so, Bildblog.de, ja, wo Fehler aufgedeckt werden. Genau, und die haben ja jeden Tag irgendwie mehrere Artikel, wo halt einfach heute in der Bild ist wieder ein Fehler drin und heute ist wieder ein Fehler drin. Gut, die machen auch über andere Medien, aber beim Spiegel oder so kommen natürlich auch viele ab und zu mal Fehler vor und auch bei der Tagesschau und auch natürlich auch bei der FAZ und allen möglichen kommen überall Fehler vor. Wieso stehe ich die FAZ gerade so gut da? Egal. Jedenfalls, bei der Bild kommen jedenfalls ständig Fehlinformationen. Das sind teilweise natürlich irgendwelche banalen irgendein Scheiß halt, wo einfach irgendwas falsch zugeordnet wurde oder so, wo es dann halt auch nicht schlimm ist, aber teilweise sind es halt auch wirklich einfach Kampagnen, die hetzen gegen oder einfach Sachen, die elementar falsch sind. Ja, klar. Und das ist dann schon ein Problem und ja, dass jeder eine Meinung haben muss und das ist halt auch, zum Beispiel bei Erik, ich finde Erik dann, gut, dass so eine riesen Panik gemacht wird, ist natürlich albern, aber ja, das ist ja, wie gesagt, trotzdem so ein Gesprächsthema, dass man halt über so eine Sache, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass die Gesellschaft dann halt mal ein Thema hat, wo sie reden kann, wenn man jemanden nicht kennt, man kommt plötzlich, zum Beispiel bei dem Praktikum, ich kannte die Leute nicht, da kam ich dahin, aber am ersten Tag war schon mal Gesprächsthema Erik, warum nicht, kann ja mal sein, ist ja... Das ist ja besser, als über das Wetter zu reden, so ungefähr. Ja, gut. Und da muss es halt auch so ein bisschen runtergebrochen sein. Da kannst du ja nicht plötzlich irgendwie ja über die Griechenland-Krise reden, ja, in aller Tiefe. Da so ein bisschen populistisch unterwegs zu sein, finde ich, also finde ich für eine Zeitung dann auch nicht unbedingt schlimm, so halt zuzuspitzen, so gehört ja zu der Aufgabe. Ja gut, bei Erik hat es mich halt immer so aufgeregt, dass es quasi jedes Jahr eine große Krankheit in Deutschland gibt. Ja. Und dann sterben dann... Das ist ja auch so fast die Meinung, wenn du jemanden fragst, das sagt fast jeder. Ja, aber das ist doch total bescheuert, ich meine. Ja, natürlich, aber das ist, also, damit ist schon wieder ein Gesprächsthema. Das gab es noch alles. Da gab es BSE, MKS, Vogelgrippe. H1N1. Genau, dann kam die Schweinegrippe. Was war H5N1 und was war H1N1? H1N1 ist die Vogelgrippe. H1N1 war die Vogelgrippe, H5N1 die Schweinegrippe. Genau. Ja. Welche mochtet ihr am meisten? Ich mochte die Vogelgrippe am meisten. Ich finde die Schweinegrippe lächerlicher. Ja, die Vogelgrippe war cool, weil da hat man so die Panik wegen den ganzen Chinesen, die da mit ihrem Mundschutz das sind so Bilder, die einen einbrennen. Bei der Schweinegrippe gibt es keine schönen Bilder irgendwie. Mhm. Obwohl, da war diese Schwachten. Bei WSE gab es halt diese Herden, dann die alle geschlachtet werden mussten. Notschlachtung. Stimmt, das ist auch ein Bild. Aber das war nicht so schön. Das und jetzt gab es halt Ehek. Ja, dann gibt es dann immer wieder bei Grippewellen, die ganz tödlich sind. Ja, das ist, aber, muss ich mir vorstellen. Da habe ich einen Tweet gelesen, keine Ahnung, von wer das geschrieben hat, aber da stand drin, jährlich sterben, sagen wir mal, 10.000 Leute durch Rauchen und keinen interessiert's. Jetzt sterben 12 Leute durch Ehek und keiner frisst mehr Gurken. Ja. Weil das halt viel größer aufgeblasen wird. Ich meine, es ist klar, dass man das sich irgendwie darüber berichten kann, oh, guck mal da, wer so und so viele Leute irgendwie an Lungenkrebs oder sowas eingegangen, weil die den ganzen Tag geraucht haben oder so. Aber, dieses Ehek ist halt nur ein bisschen, ja, ein bisschen komisch, dass man da direkt... Trotzdem, ich finde das nicht schlimm. Also, dass es so Themen gibt, die dann auch... Ich meine, hat halt jeder mal eine Meinung zu und das ist dann auch egal irgendwie. Ja, das prinzipiell jeder eine Meinung, das hat, ist ja auch richtig. Das sollte ja auch so sein. Also prinzipiell bin ich ja mehr dafür, dass die Leute mehr informiert werden. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, die Leute sollen wenigstens richtig informiert werden. Und die meisten holen... Ja, am Anfang dieses Hypes war es ja immer in das Robert-Koch-Institut und alle möglichen Experten, die dann schon gesagt haben, man sollte das jetzt meinen und weiß halt nicht, wo es herkommt. Das ist ja auch eine Sache, die ist ja nicht, grundsätzlich nicht dumm, zu sagen, hier, wir haben eine Krankheit, wir wissen nicht, wo die herkommt. Die hat sich jetzt plötzlich in den letzten 2 Wochen so viel verbreitet wie in den letzten 10 Jahren nicht. Und bevor jetzt eine Epidemie ausbricht, esst mal lieber keine Gurken. Das ist jetzt nicht die Rieseneinschränkung. Grundsätzlich, da finde ich es nicht mal eine Fehlinformation. Das ist ja auch, zum Beispiel Tagesschau, das ist ja genauso verbreitet. Ja, das ist ja auch richtig. Das finde ich ja auch gut. Und dass dann die Bild-Zeitung halt irgendwie Riesenpanik macht, ist dann halt so, der nächste logische Schritt. Genau. Und die finde ich auch, also ich meine. Ja, das finde ich auch irgendwie so doof. Killerbakterien und so weiter, musst du halt nicht ernst nehmen. Halt ja, aber viele Leute nehmen das ja ernst. Irgendwie, war das nicht so, dass die Bild die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist? Natürlich. Ja. Ja, und deswegen, die meisten Leute holen ihr Wissen einfach aus der Bild-Zeitung. Ja, vor allem die Redaktion. Ja, und dann versuchen die da mit anderen Leuten zu diskutieren und haben im Prinzip keine Ahnung, was da genau läuft. Ja, und dann? Ich find's total bescheuert, weil prinzipiell sollten die Leute doch eher aufgeklärter sein, oder nicht? Ja, dann sollten sie eine andere Zeitung lesen. Ich meine, die Bild, die macht immer, ist ein bisschen zu überspitzen und die muss ihre Zeitung verkaufen. Da brauchst du halt ein paar Skandale. Also, ich find's jetzt nicht so schlimm, vor allem bei Ehek. Wozu hat sie Leute denn angestiftet, dass sie ein bisschen mehr Angst hatten? Waren sie halt ja, vorsichtiger? Und Angst macht vorsichtig, das ist richtig. Ja, also ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so, sagst, los, esst alle Gurken aus Trotz. wo dann halt, dann werden sie am Ende doch krank. Ja, schon klar. Schön. Nee, aber dass prinzipiell diese Angst aufrechterhalten wird, ist auch im Grunde im Sinne der Politik, weil, wie gesagt, Angst macht vorsichtig. Und vor allen Dingen auch irgendwie, die glauben dann einfach alles, was da steht, weil die hätten alles schreiben können, wo Ehek entsteht. Und alle Leute hätten es geglaubt. Deswegen ist es ja auch so, deswegen wird Journalismus ja auch als vierte Macht im Land bezeichnet, weil im Grunde, habe ich Land gesagt? Ja. Oh, Entschuldigung, im Staat bezeichnet, weil im Grunde sind wir total von denen abhängig, weil die können alles schreiben und wir müssen es glauben, weil wir keine andere Möglichkeit haben, um halt Informationen auszukommen, es sei denn, man erlebt selber. Ja, das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Dass die Macht haben, weil das wird dann immer so dargestellt. Also ich meine, wenn die Medien die Macht hätten, dann müsste es jemanden geben, der die Medien beherrscht, beziehungsweise weil die Medien sind halt auch viele Menschen, die sich gegenseitig widersprechen und so weiter. Und wenn die Bild-Zeitung eine Kampagne, also selbst wenn die Bild-Zeitung ein Mensch wäre, der irgendwie in die Leitlinien vorgibt. Und jetzt, Herr Bild. Ja, wenn jetzt, wer ist der Chef da? Diekmann? Diekmann, genau. Kai Diekmann. Genau. Kai, okay, ja. Kai Diekmann, ja. Irgendwie sagen würde, hey, wir erfinden uns eine Krankheit und machen Panik. Oder würde bei Ehek sagen, ja, es waren die Thunfische. Dann, und nicht die Sprossen. Ja. Dann würde ja niemand mitziehen. Ja, außer die Leute. Also es würde vielleicht so zum Beispiel bei großen Radiosendern und so weiter, ist halt so die Bild auch mit so die Hauptinformation. Aber dann würde halt zum Beispiel der Spiegel oder die Tagesschau oder so, der würde dann halt sagen, nee, es stimmt nicht, gibt keine Experten, die sowas sagen würden. Und damit würde die Information relativ schnell versanden und so eine Bild hat dann auch nicht so viel Macht. Ja, wenn sich alle Medien zusammenschließen würden, was sie nie machen würden, würde es vielleicht zu einem zu sowas entstehen würden, aber sowas würde nie kann nicht funktionieren im Grunde. So gesehen hast du recht, aber es gibt halt trotzdem viele Leute, die ihre komplette Information aus der Bild-Zeitung beziehen. Ich weiß nicht, kennst du zufällig die Comedy-Serie Ditsche mit Olli Dietrich? Ja, aber nicht wirklich. Okay, weil im Prinzip ist es halt nur was, einer aus Hamburg, der auch immer nur die Bild-Zeitung liest und dann abends immer in die Kneipe geht, in so ein Restaurant halt, und mit dem Mensch da spricht, mit dem Ingo. Und das ist ja alles sehr überspitzt und es sind halt Stereotypen, die da gezeigt werden, aber im Grunde gibt es sowas ja auch. Also Leute, die halt ihre kompletten Informationsgehalt aus der Bild-Zeitung beziehen. Ja, die sind doch egal. Das ist doch völlig egal. Die Leute, die haben überhaupt... Das ist doch egal. Also ich meine, ist doch so. Ich kann es nicht einfach Leute abtun, weil sie Bild lesen. Nein, aber wenn die nur Informationen aus der Bild haben, dann haben die doch gesellschaftlich überhaupt keine Relevanz so. Also ich meine, die gibt es bestimmt, ist egal. Ja. Aber es gibt da irgendwelche Verrückten, die den ganzen Tag Computer spielen und so, die sind auch egal. Also da muss man nichts draus ziehen. Deswegen kann man nicht sagen, die Bild-Zeitung darf es nicht geben, weil es gibt ja Leute, die glauben der. Mhm. Also das könnte man schon sagen. Aber worauf willst du denn jetzt hinaus? Ich überlege auch gerade, ob okay. Der Punkt überhaupt schlau ist, den ich gerade sage. Nee, jedenfalls, wenn's. Also diese so Verrückte halt, die dann nur der glauben nicht, weil ich glaube, so der Großteil. Also so viele, es informieren sich jetzt nicht mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland mit der Bild oder so. Also so viele sind es jetzt auch nicht. Mhm. Und selbst die Menschen, die sich über die Bild informieren, die gucken dann halt auch Tagesschau, nehme ich mal an. Oder die, zumindest kriegen es mit. Oder die haben zumindest Kontakt zu Menschen. News. Ja, von mir aus. Aber die haben zumindest Kontakt zu Menschen, die auch andere Sachen gucken. Und wenn sie es nicht haben, wenn sie wirklich komplett glauben, was eine Bild-Zeitung sagt und keine andere Realität haben, oder keine andere Informationsquelle für Politik oder sonst irgendwas, dann sind die egal. Weil die bestimmen ja nicht die Richtung in der Politik zum Beispiel. Die gehen aber wählen. Ja, selbst die Bildkampagne, nicht. Die ganzen Bildkampagnen, wenn eine Bild, sind so oft schon gescheitert. Die sagen ja sehr klar, wenn sie bei diesen Volksabstimmungen zum Beispiel, da war ich weiß gar nicht mehr, was das war, keine Ahnung, so irgendwas sollte gebaut werden oder so. Das war nur in Berlin. Und da wurde dann abgestimmt, da hat die Bildkampagne halt gesagt, es muss gebaut werden. Da hat halt eine Meinung ganz klar gesagt, das ist auch immer begründet, und am Ende wurde halt das andere gewählt. Okay. Nur weil die Bildzeitung irgendwas sagt, also so bescheuert ist das Volk dann auch nicht. Natürlich ist es so, dass wenn die Bildzeitung die ganze Zeit Panik von irgendwie Terrorismus macht oder so. So bescheuert ist das Volk dann auch nicht. Kann man als Überschrift für die Sendung nehmen. Ja. Ja, da wollte ich noch was sagen, Terroristen. Ja, wenn die jetzt so Panik machen und so weiter. Und das Problem bei sowas ist dann halt immer, dass es sich unter den Medien halt aufschaukelt, dass dann die Panik wird dann. Bei EHEC ist es egal, finde ich. Weil ich meine, da kann jeder vernünftig denkende Mensch kann sich ja selbst eine Meinung bilden und jeder ist informiert über die Tatsache, dass es vielleicht eine Gefährdung geben könnte über Gurken oder so weiter. Ja. Aber zum Beispiel bei Terrorismus, natürlich gibt es da auch irgendwie eine Gefährdung, aber dadurch schaukeln sich dann halt die Medien immer weiter auf, weil sie immer mehr Panik machen müssen, weil sonst ist es ja keine neue Meldung, ja, so eben, ungefähr. Das ist, und es gibt nie neue Informationen über Terrorismus seit 10 Jahren. Circa. Na gut, Osama Bin Laden ist tot. Ja gut, und dann Anschläge noch in Madrid und London und so weiter, natürlich sind auch wichtige Sachen, aber trotzdem die ganzen Zeiten dazwischen, also wann der letzte große Anschlag, wann ist denn wirklich mal was passiert? Außer jetzt irgendwie die Briefbomben. Und trotzdem müssen da ja immer mal wieder Überschriften und Riesenüberschriften gemacht werden. Und das schaukelt sich dann natürlich auf. Und dann steht plötzlich irgendwie fest, dass die Riesenbedrohungen sind, was dann natürlich vielleicht vom Innenminister ausgenutzt werden kann, um irgendwelche Antiterrorgesetze einzubringen. Sowas muss man halt aufpassen. Und das ist halt das Problem an so Medien noch. Ja. Über Terrorismus wird ja auch immer noch ab und zu berichtet. Zum Beispiel in der Tagesschau. Quasi als Lückenfüller, in Palästina hat sich wieder einer in die Luft gesprengt. Das hatte ich früher immer das Gefühl, dass es einfach nur so als, wenn nichts mehr ist, dann, selbst ein Anschlag in Bagdad oder so. Ja. Haben wir auch noch. Ja, es kommen mir wirklich so vor. Ja. Ist jetzt halt nicht immer so der große Reiser, aber kann man die Leute schon drüber informieren. Ja. Klar. Wobei sowas finde ich dann auch, dass es so latent nochmal immer mitschwingt und dass man sich auch mal bewusst macht, weil ich meine, es gibt auch so viele Kriege in Afrika oder Südamerika, über die nie berichtet wird. Ja, ist richtig. Und erstmal gehst du mal ein bisschen. Dass man einfach mal so ein bisschen klarer macht. Das gibt auch noch andere Sachen, da muss man halt einfach mal, ohne dass da jetzt der große Hype drum macht. Aber das ist doch zum Beispiel so eine Sache, du kannst, wenn das einfach mal kurz in der Tagesschau, dann kommt es dir so vor, als wäre es nur ein Lückenfüller. Ja. Wann wäre es denn kein Lückenfüller mehr, wenn plötzlich alle drüber schreiben würden? Dann wäre es doch wieder ein Riesenhype. Natürlich würde dann die Bild-Zeitung schreiben. Ja, daraus kann man aber keinen Hype machen. Man kann ja nicht sagen, ah, da hat sich wieder eine Luft gesprengt, das sprengen sie plötzlich alle in die Luft. Das ist ja Quatsch. Kannst du da was drüber ja, machen? Aber an sich passiert das ja schon oft. Aber dann kannst du auch jeden Tag schreiben, ey, so und so viele Leute sind wieder beim Autounfall gestorben. Weil. Ja, das ist der Grund, warum da kein Hype draus entsteht. Aber wenn so eine Meldung einfach mal so kommt und relativ nüchtern erklärt wird, dass das passiert ist und dann nichts groß hinterherkommt, dann nimmt man es halt nicht richtig wahr. Deswegen müssen so Hypes entstehen. Ja. Und so Hypes sind ja letztlich nur, dass sie dauerhaft, dass da über zwei Wochen jeden Tag irgendwie was darüber berichtet wird, auch wenn eigentlich gar nichts Neues passiert ist. Ja, du stellst dich so da, als ob ich gegen Hypes wäre. Das ist Quatsch, das meine ich ja gar nicht. Ja. Ich finde das ja prinzipiell auch gut. Aber dann auch korrekt und so. Ja, ja. Okay. Es wäre schön, wenn dann alle Informationen korrekt wären. Ja, also jetzt nicht direkt zu Hypes, aber ich denke mal zu der Medienberichterstattung. Das finde ich jetzt persönlich, dass die ziemlich auf Deutschland zentriert sind oder noch Europäische Union. Aber alles außerhalb interessiert die Medien so herzlich wenig. Ja, weil es ja zu weit weg ist. Also kann man ja sehen, so, ach, das ist, na, was ja, weiß ich. Also Fukushima wurde berichtet, ja, Libyen wurde berichtet, Ägypten muss berichtet sein. Über Amerika wird ab und an berichtet. Na, was wird denn über Amerika berichtet? Da heißt immer nur, jetzt sind Vorwahlen und Obama hat mal irgendwie geht das Geld aus. Ja, und vielleicht Gesundheitsreform oder auch nicht und so. Ja, was würdest du denn wünschen, was über die Ausland mehr berichtet wird? Was in innenpolitisch in Frankreich abgeht oder sowas? Oder was ja, Frankreich ist immer noch Europa. Könnte ja interessanter sein, als wenn jetzt irgendein, was weiß ich, Landesgruppenchef der CSU zu irgendeinem Thema irgendwas sagt. Das wird dann immer so hochskandalisiert, ja. Nee, die Nachrichten sollte man sich so immer eher weg. Wenn irgendwelche Landesfürsten oder wenn Hahn sich jetzt über Dänemark echauffiert, weil die da jetzt 30 Grenzbeamte hinstellen. Genau. Das wird hier wieder in allen Zeitungen gedruckt. Dabei ist es eigentlich relativ egal, was irgend so ein Minister aus so einem kleinen Land wie Hessen sagt. Ja, wobei das ja schon ein Diskussionsthema auch sein kann. Weil Dänemark eine Grenze ist ja eigentlich wichtiger, finde ich jetzt nicht ein dummes Thema. Nicht dumm, aber man muss ja nicht so übertreiben, dass jetzt alle meinen, das wäre so extrem wichtig, was irgendein Minister aus Hessen sagt. Also du meinst jetzt, was er gesagt hat oder dass Dänemark die Grenze dicht macht? Ja, was er gesagt hat, ist jetzt ja, was er gesagt, also man sollte ja lieber in Deutschland fällen, man hat er glaube ich gesagt, auf einen Urlaub in Dänemark absehen. Ja, also ja. Welches von beiden fandest du jetzt doof, dass aufgebauscht wird? Dass er das gesagt hat oder dass Dänemark die Grenze zugemacht hat? Nee, dass er das gesagt hat. Also dass okay, ja, darüber. Also ich finde jetzt richtig. Ja, aber als Personen nicht so wichtig. Ich meine, es könnte ja auch, was ich, deutsche Bankchef Ackermann sagen oder so. Jetzt könnte jeder so sagen, von wegen, das finde ich nicht so gut. Ja, das ist aber eigentlich so wichtig. Um einen Hype mal zu sezieren. Ja, bitte. Letztlich ist ja so, es war eigentlich nur eine Meldung und jetzt versucht man halt hinten raus ein bisschen, also es wird jetzt wahrscheinlich kein großer Hype werden, aber einfach mal nochmal ein bisschen Nachrichten, damit weiter drüber geredet werden kann, so ungefähr. Weil das ist ja irgendwie, ist ja ein wichtigeres Thema, als dass man dann nur einmal kurz drüber redet. Ja. An einem Tag. Haben sie auch schon am Anfang gesagt, als den Max angekündigt hatte, dass man da jetzt Beamten einsetzen würde, haben sie auch schon alle drüber aufgeregt, hat man auch schön drüber berichtet und jetzt setzen sie es ein. Ja, aber so ein Hype muss halt immer neue Informationen bringen. Neu befeuert werden. Ja. Und da ist halt super, da sagst du halt erstmal, das und das passiert, dann sagst du am nächsten Tag, jetzt gibt es eine Reaktion aus der Politik so ungefähr und dann kommt irgendwie die Reaktion aus dem Volk und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, die Reaktion aus Dänemark und dann wird nochmal erklärt, was passiert ist und so weiter und so verlängerst du halt das Thema und das finde ich gar nicht schlimm, wenn das Thema wichtig ist. Ja. Finde ich es wichtig, dass da auch mehr als einen Tag drüber geredet wird. Und dazu muss es halt Neuigkeiten geben. Das ist halt so der Fluch der Medien. Die müssen halt, du kannst eine Nachricht nicht zweimal hintereinander bringen. Richtig. Und das ist ja traurig. Und deswegen musst du halt da irgendwie eine Neuigkeit draus basteln. Auch wenn es gerade keine gibt, dann machst du halt eine Reaktion von irgendjemandem. Und das ist dann halt im Zweifelsfall jemand Unwichtiges. Ich habe in Zweifelsfall gesagt, jemand Unwichtiges wie Otto Hahn. Von mir aus. Der ist nicht Otto, gell? Der ist Jürgen. Nee. Otto Hahn war jemand anders, war der Typ, der die Atombombe ermöglicht hat. Hahn. Sagen wir einfach so. Aber an diesen Stellen von den Hypes sind die sind die Zeitungen, abgesehen von der Bild, das würde ich einfach mal ausschließen, ja ziemlich ersetzbar geworden, weil die ihre Informationen ja ziemlich größtenteils von der dpa bekommen, also von der Deutschen Presseagentur. Ich glaube, das habe ich in Folge 1 schon mal, glaube ich, gesagt, dass die Zeitungen sich insoweit nur noch quasi von den Meinungen unterscheiden und vom Preis. Ansonsten steht der quasi in der Frankfurter Rundschau das gleiche wie in der Süddeutschen. Also von den großen Themen. Also regional ist immer was anderes. Ich war damals genauso verwirrt, dass du das sagst, wie jetzt auch. Nee, das ist ja echt so, dass also viele Sachen einfach direkt von den Nachrichtenagenturen übernommen werden. Genau. Das ist den Zeitungen zu teuer, da überall Berichterstatter zu haben und dann. Ja, das ist ja verständlich. Ich meine, kann sich überall einen Journalisten hinschicken. Ja, die haben da ein paar Kompetenzzentren dann immer für die Regionen. Kompetenzzentren. vielleicht auch diese. Und also was weiß ich, in Washington, falls irgendwas in Amerika ist, und dann nochmal Sao Paulo für ganz Südamerika oder so. Wahrscheinlich. Ja, Kairo für den Nahen Osten und ich Kapstadt und dann bist du fertig im Prinzip. Ja, und alles, was dazwischen ist, musst du dann halt irgendwie extern beschaffen. Ja. Ja. Und das sieht man ja auch, dass in den Zeitungen, also in der gedruckten Version schon eher, aber online so im Prinzip fast gar nichts an Reportagen mehr kommt. Also dann wirklich also richtige Hintergrundinformationen, was weiß ich, zu irgendeinem Land, irgendeinem Konflikt, irgendeinem Problem außerhalb Europas kommt da recht, fast gar nichts mehr. Online zumindest. Mhm. Gedruckt weiß ich jetzt nicht. Also bei der FAZ schon eher. Also die habe ich ab und zu mal, aber bei anderen weiß ich jetzt so gar nicht. Ich glaube, bei gedruckten Zeitungen oder so Magazinen, jetzt Spiegel so weiter. Ja gut, Spiegel schon. Natürlich, Fokus. Aber auch bei Zeitungen, gedruckten Zeitungen finde ich schon, dass da mehr als, also natürlich gibt es auch Agenturmeldungen, aber die finde ich erstmal nicht schlecht. Mhm. Also warum sind die schlecht? Ja, nee, das sage ich ja nicht. Ich sage nur, dass sie ersetzbar geworden sind. Schlecht ist das nicht. Aber also, so eine Zeitung, natürlich, eine Zeitung lebt davon, dass sie irgendwie weiterdenkt quasi, dass sie das einordnet noch, deine vernünftig Meinung zu bringen. Eine Meinung vielleicht dazu sagt oder Kommentare dazu, dass sie irgendwie auch noch weiterdenkt und vielleicht irgendwie mehr Fragen stellt als jetzt vielleicht so eine Presseagentur und dem Ganzen mehr so ein eigenes Profil gibt, der Meldung. Und das, finde ich, wird eigentlich jetzt nicht wenig gemacht. Ich finde halt, da ist das Problem am meisten das Online, was du sagst halt, dass da quasi nur Agenturmeldungen sind. Das hat halt Steffen Nickemeyer, dieser Medienjournalist. Kenn ich gar nicht. Kennst du nicht? Wo kommt, was macht der? Der schreibt zum Beispiel für die FAZ eine Kolumne über das Fernsehen, halt, wo er Fernsehen kritisiert. Aha. Okay, FAZ lese ich jetzt weniger. Nee, aber der ist auch relativ bekannt. Also er hat ein relativ großes Blog, das ganz relativ große Reichweite hat. Wissensglück überläuft. Okay. Ja, und der hat zum Beispiel dann, und der war eben auch der Gründer von Bildblog. Ah, okay. Hat aber noch ein anderes Blog und da hat er zum Beispiel mal seziert den Internetauftritt von Stern an einem Tag quasi, wo von 200 Meldungen oder so, die dann da standen, oder weiß ich nicht, 100 oder irgendwas, war dann eine selbst gemacht. Okay. Zwei davon waren dann irgendwie, die vorher schon mal waren, dann auch selbst gemacht waren, aber irgendwie wieder rausgeholt wurden quasi und nur umdatiert wurden, so mehr oder weniger. Aber das ist halt ganz, weil die Verlage wollen halt, dass die Leute ihre Zeitung kaufen und denken dann, wenn sie es ins Internet stellen, dass die Leute dann die Zeitung nicht mehr kaufen, weil dann wäre es ja auch kostenlos zugänglich. Mhm. Was natürlich, also was heißt natürlich, aber das ist halt so die Meinung von den meisten und das ist halt eigentlich Schwachsinn, meiner Meinung nach. Weil letztlich alle sind im Internet sowieso und die Meldungen kriege ich ja sowieso auch woanders. Also wenn ich es nicht bei Stern hole, hole ich es halt, oder ich habe halt irgendwo, also es gibt ja tausende Nachrichtendienste, wo ich halt einfach einen RSS-Feed oder so weiter oder sowas habe halt. Und dann kriege ich halt immer diese Agenturmeldungen sowieso irgendwie in mein Internet rein. Ja. Und da brauche ich dann den Stern nicht für. Damit macht sich Stern meiner Meinung nach eher ein Image kaputt. Und wenn sie die ganze Zeit coole Reportagen, dann würden die ganze Zeit drauf verlinkt werden und so weiter, dann würde der Stern zum Beispiel eine Riesenmarke, also er ist ja schon eine große Marke, aber er würde auch im Internet, wenn ständig drauf verlinkt würde, würden alle denken so, oh, der schreibt ja mal wieder gute Sachen, der schreibt ja tolle, denkt weiter irgendwas halt, schreibt eine coole Reportage, dann kaufe ich mir den doch auch mal. Ja, gut. Weil dann ist er im Kopf ja viel eher drin, wenn er coole, gute Sachen machen würde, wo man drauf verlinken würde. Und das, finde ich, wird viel zu wenig gemacht. Ja, das fällt mir beim Spiegel immer wieder auf. Da gibt es so quasi auf jeder zweiten bis dritten Ausgabe ist entweder was über Hitler oder über den Koran. Ja, klar. Das ist quasi immer so als Lückenfüller. Also ja, so als Aufregerthema. Ja. Hitler auf oder N24. Ein Sender, der seit Jahren die gleichen Dokumentationen bringt. Immer über den Zweiten Weltkrieg. Genau. Und über Panzer. Im Test. Sind da auch immer die deutschen Panzer die besten wie bei der Bundeswehr? Die sagen ja in ihren Magazinen immer die deutschen Panzer. Der Leo? Ja, der Leo ist der beste. Leopard 2 ist das, ne? Yay! Yeah. Ja, kannst du mal sehen. Aber da werden sogar, was weiß ich, Versorgungspanzer mit Krieg, also mit ganz normalen Geschützpanzern verglichen und dann ist der Deutsche wieder der beste. Ja, kannst du mal sehen. Ja, gut, dass du beim Bund warst. Ja, da lernt man einiges. Ja. Eine aussterbende Spezies. Ja. Leute, die man ja, so zwanghaft verpflichtete, ja. Gibt's nicht mehr. Gibt's jetzt gar nicht mehr, genau, ist jetzt vorbei. Es gibt noch zwei Zitate von Dieter Nuhr, die ich gerne bringen würde, die ziemlich gut dazu passen. Und zwar, es passiert heute gar nicht mehr als früher, es wird nur viel größer aufgeblasen. Und früher wurde vieles, was heute berichtet wird, gar nicht mehr berichtet. Also in von welchem früher redet er? In früher gleich 30 Jahre. Ist das so? Prinzipiell ja. Also zum Beispiel diesen ganzen Kindermissbrauch Schmarrn, den es da gab. Und ja, war ja quasi auch ein Hype. Ne? Da wurde es ja plötzlich überall an allen Schulen wurde plötzlich ermittelt. War auch richtig so, aber früher gab es das quasi nicht. Weil das ist, im Prinzip ist das ja schon Jahre her, dass das da war an diesen Schulen. Und warum kommt das erst jetzt raus und so weiter? Und das ist halt Wollte ich es jetzt erst sagen. das ist halt kein Argument. Nee, doch. Hm? Ich berichte jetzt darüber, weil die Leute das halt jetzt erst zugeben, dass sie missbraucht wurden, oder was heißt zugeben? Jetzt erst trauen, damit rauszukommen. Natürlich gab es davor auch schon, gab es auch schon Missbräuche, über die man hätte vielleicht größer berichten können. Ja. Da hat er vielleicht recht. Ja. Kann ich aber nicht bewerten, weil ich nicht weiß, wie die Medienlandschaft vor 30 Jahren aussah. Ja, war ich ja noch nicht hier. Und dass es niemals eine Zeitung geben wird, wo vorne auf der Titelseite steht, heute ist nichts passiert, heute war alles super. Weil das nie passieren wird. Entweder das, oder es prinzipiell, was wir vorhin auch gesagt haben, dass Zeitungen irgendwie Angst schüren müssen und deswegen halt über irgendwelche bösen Sachen berichten müssen. Ich würde nicht sagen, Zeitungen müssen Angst schüren. Doch. Es gibt ja auch immer manchmal schöne Nachrichten, von wegen Arbeitsmarkt zieht an oder so. Ja, aber auch da macht der Spiegel irgendwas wieder was Schlechtes drauf. Zum Beispiel, wir haben nur 2% Defizit als Deutschland. Ach so, Neuverschuldung, ja. Ja, Neuverschuldung. Und da titelt der Spiegel mit Deutschland als Schuldenstreber. So, die einzige Zeitung, die aus den besten Meldungen eine schlechte Neuigkeit machen kann. Ja, das ist ja nur, weil der Streber negativ konnotiert ist. Ja. Also in Singapur habe ich mal gehört, da wäre das so, wenn man Streber ist, ist man da so angesehen. Zum Beispiel jetzt, ja. Du bist jetzt halt nicht in Singapur. Nee, aber. Du kannst ja auch einfach anders formulieren, dass du irgendwie aufmerksam und neugierig bist auf Wissen oder willst Wissen, ja, klingt schon wieder toll. Ich meine, sowas ist ja immer nur Worte. Das ist ja genau dieselbe Sache. Letztlich ist die Frage ja, verkauft ihr ein Medium besser, wenn es sagt, ist ein Glas halb voll oder ist ein Glas halb leer? Ja. Und offensichtlich denken alle Medien, sie müssten sagen, das Glas ist halb leer, damit alle Leute kaufen. Das Glas ist doppelt so groß, als eigentlich bräuchte. Das ist die ökonomische Lösung. Ja. Also ich glaube, dass auch viele Sachen gehypt werden, weil jetzt einfach so, man versucht immer so eine Gefahr heraufzubeschwören, die es früher mit dem Kalten Krieg so wirklich gab. Ja. Von wegen, also das meine ich ja mit Angst schüren. Ja. Also früher gab es ja echt so eine Bedrohung von wegen, dass da drüben der Ostblock und der Westen sich irgendwie total verkrachen, dann gibt's Krieg. Ja. So ist es heute nicht mehr, ja. Ja, das ist auch gut so. Ja, aber dann halt für die Medien eher schlecht. Worüber kann man jetzt noch berichten? Also die Aufstände in Tschechien gegen die Kommunistische Partei gibt's nicht mehr. Ja, aber Libyen gibt's noch. Libyen? Ja. Libyen. Ja. Da hat man ja auch drüber kurz berichtet und jetzt läuft es da so vor sich hin. Prinzipiell. Ja, da wurde ja auch wirklich. Ja, aber ich finde jetzt. Jeden Tag quasi eine Neuigkeit wurde halt rausgehauen, so, hey, jetzt stehen die Truppen da und da und jetzt wurde die Hafenstadt Benghazi wieder von denen eingenommen und wieder hingekehrt. Ja, das kann ich auch nicht viel sagen, weil die Rebellen, sie stagnieren ja eher. Ja. Sagen wir, Frankreich schickt ihnen Waffen, das hat man ja vor ein paar Tagen erfahren. Mhm. Deutschland schickt Panzer an aus Saudi-Arabien. Ja, das ist auch was, das hat nichts mit Libyen, aber auch wieder Nahost, klar. Mhm. Ja, das ist quasi so die neue Meldung. Früher gab es einen kalten Krieg zwischen Ost und West und dann gab es halt den ganzen bösen Ostblock und jetzt gibt es den Ostblock nicht mehr, jetzt gibt es den Nahen Osten. Jetzt gibt es die ganzen bösen Islamisten, genau. Die überall hocken, klar. Ja natürlich wird es ein bisschen überhyped und überheizt, aber das Zitat finde ich trotzdem doof. Welches? Dass niemals in einer Zeitung stehen wird, dass heute nichts passiert ist. Weil das hat immer sowas von... Die sind nur am Meckern. Ja, es ist immer, früher war alles besser mäßig oder halt, gut, das war das erste Zitat mehr, aber das ist halt so, alles nee, so schlecht wird, und so weiter. Das meinte der, glaube ich, gar halt, nicht damit. Ist halt Schwachsinn. Weil ich meine, es passiert halt jeden Tag auch was. Natürlich wird auch manchmal übertrieben und so, aber grundsätzlich, es gibt immer Meldungen, so also sagt halt jemand was und es gibt halt in dem politischen, jetzt wird schon dafür gesorgt, dass es immer neue Themen gibt, dass irgendwas auf der Welt passiert schon. Das passiert, jetzt wird ja zu wenig informiert. Manche Themen werden dann so groß dargestellt, das finde ich nur eine Kritik, die eher gilt, als das, weil das passiert halt immer was. Ja, das meinte das der ja auch. Wollte das ja gar nicht ankreiden, er wollte aber nur das sagen, dass immer was passiert. Und dass die Sachen heute einfach noch viel größer aufgeblasen werden, dass es halt heute so extreme Hypes gibt und so weiter. Ich weiß nicht, wie es früher war, wie gesagt, keine Ahnung. Aber er meinte prinzipiell damit einfach nur, dass es heute halt diese extremen Hypes gibt. dass es einfach so ist. Also er findet das, ich glaube nicht, dass er das wirklich schlecht fand oder so. Ich fand deine Zitaten hat schon eher so rausgehört, als findet er es schlecht, oder? Also man will es ja nicht sagen. Das Kabarettist, der hat es in einem Programm gesagt. Das kann man, glaube ich, nicht alles so ernst nehmen, was er da sagt. Oder? Ja. Übrigens, die Sendung bringt ein neues Programm aus. Nur die Ruhe ist jetzt vorbei. Jetzt kommt das nächste Programm, kommt nur unter uns. Machen wir jetzt auch Programm-News von Fremden. Die Sendung ist der Beste. Ich habe das Gefühl, wir müssten heute noch über Apple reden, weil wenn wir schon über Hypes reden, könnten wir im Prinzip noch über den Apple-Hype reden. Wenn ihr möchtet, wir müssen nicht. Okay, reden wir über Hypes, die gemacht werden, nicht von Nachrichtenleuten, sondern von doofen Fanboys. Oder das, wir könnten denn andere, was gibt's denn noch für Hypes, was nichts mit Apple zu tun hat? Marken-Hypes? Ja, alle Marken halt sind eigentlich gehypt, also versuchen sich zu hypen, aber es gibt nichts, was von außen dann auch so mitgehypt wird, oder? Ja, eben. Wo es so viele Fanboys gibt, ach Mann. Ja, wir müssen ja nicht, wie gesagt, wenn... Ja, dann sag nicht. Was. Nee, muss ja nicht. Sag. Warum ist denn Apple so toll? Warum mögen denn so viele Leute Apple? Weil die Firmenstruktur, also warum es die Hypes entsteht, ist einfach, weil die Firmenstruktur von denen ganz anders ist als bei anderen Firmen. Bei Apple ist es ja so, dass bis zu den Keynotes nichts über die Produkte berichtet wird. Das heißt, dadurch entstehen automatisch Gerüchte. So sieht das nächste iPhone aus oder so ist das nächste das und das. Was meistens im Endeffekt nicht stimmt. Außer beim iPhone 4 war es ja so, dass Gizmodo damals den Prototyp halt gefunden, / geklaut hat. Und daher halt, oder es war von Apple inszeniert. Ja, genau, oder das. Und dadurch wussten die Leute halt, wie das iPhone 4 aussehen wird. Aber da sie halt bis zu den Keynotes, wie gesagt, nichts sagen, entstehen diese Hypes daraus und die Gerüchte. Ja, aber das ist ja nicht logisch. Also ich meine, das befeuert die Vibes, aber das ist ja nicht der Grund, warum es den Hype gibt, weil das irgendjemand so Geheimhaltung macht. Das ja, ist, es gibt ja prinzipiell. Eine Sache, die jeder hat, zum Beispiel... Weiß nicht, wenn du jetzt sagst, dieser Terrence Malick-Film, der neue, Tree of Life... Oh, Terrence Malick. Kenn ich nicht. Okay, egal, weiter. Der tolle Regisseur, der nur alle 10 Jahre oder so mal einen Film bringt und die dann immer so super übertrieben. Der hat ja jetzt in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Aha, toll. Weiter. Ja, von dem weiß man überhaupt nicht, wer das ist. Man hat kein Bild oder man hat nur ein 20 Jahre altes Bild oder irgendwie sowas. Man weiß nicht, wer er ist, was er macht und so weiter. Also außer, dass er Regie führt. Das macht er, ja. Man weiß halt auch nicht, was er für Filme macht. Und dann kommt halt immer mal wieder so ein Film und den finden dann alle toll und so weiter. Aber zum Beispiel, du kennst ihn nicht. Das heißt, der Hype ist, und die Kritiker oder so sind, sie lieben ihn so. Aber daraus entsteht kein Hype. Und es gibt viele Sachen, wo du dann nicht weißt, was passiert und was kommt und so weiter. Der Hype ist ja letztlich mehr die Apple-Sachen. Sag halt weiter. Ich wollte halt weiter sagen, dass es bei anderen, bei Spielkonsolen zum Beispiel genauso ist. Dass es da jetzt auch schon Fan-Zeichnungen oder Modelle gibt von der nächsten Xbox oder von der nächsten PlayStation. Oder halt, da wurde ja auch angekündigt, dass es eine nächste Wii geben wird. Ja, die heißt jetzt Wii U, das wusste halt davor noch keiner. Und die Leute haben es bestimmt noch anders vorgestellt, als es im Endeffekt aussieht. Aber, okay, du hast recht, vielleicht liegt es nicht unbedingt nur daran, dass sie quasi die ganze Zeit still sind bis zum Tag 2 Wochen vor der Enthüllung meistens, also 2 Wochen bevor es auch tatsächlich in den Laden kommt. Ansonsten, keine Ahnung, warum Apple-Produkte so gehypt werden. Prinzipiell sind es Produkte, und die andere Firmen auch machen, in manchen Bereichen besser machen, aber trotzdem verkaufen sie Apple-Produkte einfach wie sonst was. Wahrscheinlich, weil der Apple-Mann Steve Jobs schlau ist und weiß, wie man das vermarktet. Der sagt ja dann auch, hat ja Sachen gesagt wie, es gibt alle paar Jahrzehnte oder alle, keine Ahnung, immer mal wieder. Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything. Ja, und meinte dann natürlich sein iPhone. Er meinte 1984 den Mac, er meinte 2001 den iPod, 2007 das iPhone und 2010 das iPad. Ja, das hat er dann nicht gemeint. Also damals meinte er nur den Mac und iPod. Changes everything again. Das war beim iPhone 4, genau. Ja? Ach, das war gar nicht das iPad? Oh. Nee, das war beim iPhone 4. Just changed everything again. Ja, stimmt. Das war wegen FaceTime und diesem Mist. Richtig. Ich habe Mist gesagt bei einem Apple-Produkt. FaceTime ist auch nichts Besonderes. Was Apple auch macht, ist Sachen, die es schon gibt, als neu anpreisen. Das machen die jetzt gerne. FaceTime zum Beispiel. Eine Videokonferenz. Das gab es durch Skype auch schon davor. Trotzdem haben sie auf der Keynote gesagt, dass sie die Ersten sind, die das gemacht haben. Oder was jetzt auch neu bei iOS 5, also neu in Anführungsstrichen ist, dieses zum Beispiel iMessage. Das ist, dass von jedem iOS auf jedes iOS-Gerät kostenlos quasi SMS und sowas verschicken kannst. Okay. Gab es prinzipiell durch WhatsApp auch schon. Das war eine App, die konntest du für 79 Cent aus dem App Store laden und dann ging das auch. Oder dass du jetzt mit der Plus-Taste vom Lautsprecher vom iPhone ein Foto machen kannst. Gab es durch die App Camera Plus auch schon. Also prinzipiell klauen die ganz gerne Sachen von anderen und vermarkten die als neu und sagen deswegen, hey, guck mal, wie super wir sind, was wir alles können. Mhm. Ja, trotzdem, der Hype entsteht ja, trotzdem finde ich, der entsteht ja aus den Produkten. Ja, das sieht dann halt alles schön aus zum Beispiel. Das sieht dann halt, genau, das iPhone, dass dann diese Bilder sind, also diese Icons auf der Startseite, weil das sieht halt dann schön aus und das Design vom iPhone ist schön und irgendwie, oder angefangen haben sie ja als Computer und die Maus war ja dann ganz besonders toll und erfunden. Ganz besonders schön. Sie haben die Maus erfunden, es gab ja vor Apple keine Maus. Ja, aber die war ja dann auch noch besonders designed und so. So eine Taste. Ja, so. Und das ist ja schon so irgendwie, die Revolution, also sie machen das halt schön und das finden halt dann, die Zielgruppe findet es halt toll. Und was halt auch noch so ist, bei den Keynotes zeigen die auch die Produkte immer so Alltagssituationen, also sie sitzen auf dem Sofa und benutzen halt das iPad. Und das machen andere bei den Keynotes, zum Beispiel HTC oder so, hält es dann immer so, das sind, haben die auch alle immer Anzüge an und halten das irgendwie so vor den Bauch, weil sie irgendwie keinen Projektor haben und drücken dann so drauf rum, also allein schon, dass die Anzüge anhaben und nicht so wie Steve Jobs halt Rollkragen, Pullover, Jeans und Turnschuhe. Ja. Zeigt halt, dass es mit Apple wieder mittlerweile auch ein Lebensstil irgendwie verbunden hat und dieses einfach dieses Lockere und so. Und es zeigt halt Steve Jobs ganz gut, was. Dass die Vermarktungsexperten sind. Was mittlerweile nicht mehr so glaubhaft ist, weil Steve Jobs schon ein bisschen älter ist. Deswegen gibt es ja auch schon, auch da gibt es sogar schon Gerüchte, wer der nächste CEO wird, wenn Steve Jobs geht. Ja, die gibt es Unternehmen. Immer. Ja, die gibt es ja auch bei jedem Staat. Ja, aber, ja gut, weil gerade bei Steve Jobs ist halt auch noch so. Bei der Deutschen Bank, wer wird Nachfolger von Ackermann? Das ist auch Riesendiskussion, ja, der geht in 2 Jahren weg. Scheißegal. Für die Bank vielleicht nicht. Ja, aber für mich, also interessiert mich jetzt erstmal nicht, Axel. Richtig. Lieber ist es nicht, okay. Schön. Ja. Mitgekriegt, aber es ist in 2 Jahren, dann muss ich mir da jetzt keinen Kopf drum machen. Ja. Also diese Fragen und so gibt es ja immer. Ist halt, so arbeiten Medien. Okay. Wie machst du einen Hype? Ja, ein aber die ist ja eher aus, ja. Das ist ja eher, so solche Fragen entstehen ja aus dem Hype. Die machen ja den Hype nicht. Ja. Also du glaubst, die Hypes entstehen eher, weil die Produkte quasi toll sind. Dass die wissen, wie man sie vermarktet. Und dass die dann natürlich die Produkte nicht direkt enttäuschen. Ja. Und dass sie toll sind. Und dass sie die Sachen, in denen sie gut sind, erfunden haben. Ja, dass sie sich halt ein Standing gemacht haben und dadurch gibt's dann Fanboys oder halt Leute, die in der Branche sowieso sich auskennen irgendwie in der Computerbranche, die finden die dann toll und das schwappt dann halt immer weiter raus und dann finden sie halt auch irgendwelche Leute toll, die nicht so viel mit Computer zu tun haben und dann wird's halt immer mehr zu so einem Gesellschaftshype, dass jeder ein iPhone will und... Ja, aber das ist halt das ist immer, was auch bei der ganz besonders in der Gesellschaft ist, das ist diese 2 Fronten, die eine ist Android, die andere ist iOS und die hassen sich bis aufs Blut irgendwie, wenn es irgendwie um diese Smartphones und sowas geht. Und das ist total bescheuert, ey. Soll doch einfach jeder kaufen, was er möchte. Ja, das, aber sowas ist, so das oft. Ist ja wohl absolut Werbung. Nein, aber das ist doch... Davon lebt Saturn Media Markt, dass die zwei das Marken haben und die ganze Zeit so tun, als würden sie gegeneinander kämpfen und als wäre das eine Ideologie. Und dabei ist es eine Firma halt. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Das gibt's ja auch bei, Pepsi gegen Cola. Ja, das war ja auch... Machen auch wirklich Werbung damit, also auch im Fernsehen und so. Gab es zum Beispiel damals mal einen Werbespot von RIM, also BlackBerry, wo so eine BlackBerry durch einen Apfel durchschießt. Ja. Und das ist Burger King-Werbung, wo Ronald McDonald Burger bei Burger King gekauft hat. Stimmt. Genau. Und dann gibt es halt auch so umgedreht davon Apple, wo der Apple halt da steht und die BlackBerry kommt und es zerspringt und so. Da haben die noch mit sowas Werbung gemacht und die anderen oder Firmen. Apple sagt: I'm a Mac, I'm a PC. Ja, das war damals beim iMac G4, glaube ich. Egal. Was? Bei der 4. Generation vom iMac war das. Schön. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Kann glaube ich sein. Früher wurde noch besonders diese vergleichende Werbung gemacht. Das machen mittlerweile Firmen immer noch. Apple nicht mehr. Apple hat sich jetzt bei der neuesten Werbung sogar angewöhnt, nicht mal mehr einen Produktnamen zu nennen. Also die neuesten Werbung vom iPad, in den neuesten Werbung vom iPad kommt nie das Wort iPad vor. Aha, weil sie sich als so selbstverständlich darstellen, oder was? Ja, es hat immer diese ruhige Melodie und so. Das ist, die sagen immer, es ist etwas Magisches, etwas Revolutionäres. Das sind immer so die, etwas, ja, es ist just awesome. Ja. This revolutionary display is just a magical device. Und so, das sind halt genau diese Sprüche, die von denen immer kommen, was ein guter Quatsch ist. Ja, unfassbar stilvoll halt und unfassbar toll. Ja. Einfach von ihrem Ruf. Ja. Das ist nicht so viel besser als alle anderen, wie es jetzt zum Beispiel der Aktienpreis da darstellt. Mhm. Das ist ich, dass sie da jetzt im letzten Jahr da 1000% oder so, dass die Aktie gestiegen ist. In den letzten 3 Jahren 300%. Ja, gut, dann sind halt so. Natürlich. Aber das ist einfach nicht, weil die jetzt irgendwie qualitätsmäßig so viel besser wären, dass die jetzt sich so stark verbessert hätten, einfach nur, weil die es extrem gut vermarkten können. Ja. Das ist ein bisschen besser als das, was wir davor hatten. Schöner verpackt. Schöner verpackt. Im Grunde ist das richtig, ja klar. Ja klar, wenn vorher so ein iPod, was war davor? Nano. Ja, war, haben sie auch erstmal der neue iPod, guck mal hier, ganz toll, mit nur einem Rad und den 3 Knöpfen oder so. Und jetzt, oh, ganz neu, jetzt hast du hier Touch. Ja. Ja, ist das iPod Nano auch, ist das iPod Nano auch Touch? Ja. Genau, jetzt kannst du das auch machen. Aber so von der, ja, ist halt nicht so viel besser jetzt oder so klangmäßig oder sowas zum Beispiel. Im Grunde weiß Apple nicht, was die Kunden wollen, sondern Apple schwätzt den Kunden auf, was sie wollen. Es gab vor dem iPad kein Tablet-Markt und ist jetzt auch noch nicht. Es gibt prinzipiell jetzt keinen Tablet-Markt. Warum? Es gibt ein iPad. Ja, aber es gibt keinen Tablet-Markt, es gibt einen iPad-Markt. Es gibt keinen wirksamen Konkurrenten. Ja, stimmt. Und das ist traurig. Ich will mehr Konkurrenz ja haben. Das ist ja die Sache. Beim iPhone ist es so, da gibt es mittlerweile massenhaft Konkurrenz. Und das ist auch gut. Deswegen ist Apple ja angespornt, mehr zu tun. Ja, aber Apple profitiert ja einfach nur vom App Store. Also beim iPhone jetzt. Ja gut, das ist beim Android mittlerweile auch so. Der Android-Market ist ja auch mittlerweile ziemlich groß geworden. Mittlerweile zieht er nach, klar. Ja. Aber das ist halt noch das größte Front, was sie haben. Ja, genau. Aber da gibt es ja schon jede Menge Konkurrenz. Beim iPod ist es ja so, beim iPod gibt es keine Konkurrenz. Es gibt keinen anderen MP3-Player mehr. Ja, Microsoft hat es aufgegeben, alle anderen im Prinzip auch. Ja, die einzige Konkurrenz ist quasi andere Smartphones, wo sie halt einfach direkt über dem Smartphone dann Musik hören. Und beim iPad gibt es nichts. Das iPad kam jetzt letztes Jahr raus und seitdem kamen andere Tablets, die aber nicht vergleichbar sind. Ja, die da gab's schlechter sind, die auch niemand hat. Ich habe noch niemanden mit einem anderen Tablet gesehen. Ja. Da gab's noch mal ich habe einmal einen mit dem Samsung Galaxy Tab, das V-Tab, genau. Ja, genau, was dann so er wäre noch viel besser und noch viel günstiger und dann war es irgendwie kaputt. Und es funktioniert nicht. Und dann war es einfach raus aus dem Mädchen und dann vorbei. Genau. Es ist ein Gerät, was nicht funktioniert. Aber es ist auch genial, dass man einfach auf so einen Hype von so einem Ding, von so einem iPad aufspringt. Ja. Das ist ja irgendwie mal eine ganz gute Idee, nur halt schade, dass es nicht ging. Das ist gar nicht. Einmal habe ich jemand anderes gesehen. Ich habe einmal jemand mit einem Samsung Galaxy Tab gesehen. Mhm. Mehr nicht. Ja. Wir haben uns übrigens jetzt die Folge über den Apple-Hype gespart. Das heißt, im Grunde solltest du froh sein, dass wir das jetzt schon verpackt haben und dann nicht nochmal, wenn das iPhone rauskommt, nochmal drüber sprechen. Dann sage ich auch noch den schlauen Satz, den ich eben sagen wollte mit diesen Filmen da, Werbung. Ja. Dass die ja immer so sich da so darstellen. Da hattest du ja auch schon gesagt, mit Ruf und so weiter. Natürlich, die stellen sich immer da als Image und dann machen sie halt auch, dass sie die schönsten und das so weiß und ach so wunderbar designt alles. Ja, da ist natürlich dann auch der Film so voll stilistisch. Welcher Film? Die Werbung. Ach so. Ist ja wie so ein schöner Kurzfilm von irgendwie einem Regisseur, der super ist und der dann mit Stille und ach, toll und schöner Musik im Hintergrund. Das ist ja auch letztlich ein Design, eine Verpackung halt, die die Leuten, die so als einfach stilvoll, letztlich Apple versucht sich als super stilvoll darzustellen. Und das machen sie halt auch in der Werbung. Deswegen ist es logisch, dass sie da nicht groß, wenn sie dann sagen würden, wir kaufen uns doch, wir sind besser als irgendwelche anderen Firmen. Das machen aber andere Firmen halt immer noch. Also jetzt. Ja, natürlich, weil Apple sich auch als Marktführer darstellt. Ein Marktführer hat es nicht nötig, auf andere runterzugucken. Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt, aber es hat doch keinen Sinn, dass von anderen da immer versuchen, Apple schlecht zu machen, indem sie da zum Beispiel bei RIM ist jetzt das Playbook rausgekommen, also auch ein Tablet von denen, ne? Und da haben sie eine Werbung gemacht, wo halt diese Tablet zu einem Transformer wird und der Transformer zerstört in der Werbung, zerstört einen Apfel. Ja, süß. Fertig. Das ist immer noch subtiler als diese eine Werbung, was war das, 1&1, die da unten ist. Es kann kein Flash. Kann natürlich Flash. Ja. Das war Euronics, war das. Das war irgendwas mit 1&1, oder? Oder Devitel, oder? Das war von Euronics, dachte ich, oder? Ja, ehrlich? Ich weiß nur, dieses billige Smartphone da, was, oh, das ist viel besser als alles, weil es größeren Bildschirm hat und leichter ist und Flash hat. Ja. Genau. Meine süße Werbung. Flash ist generell schlimm. Es ist nur so und so leicht. Es ist 3 Gramm leichter. Boah, das ist ein Verkaufsargument. Gell? Ich kaufe, man muss dann wissen, ich kaufe mein Smartphone immer nach dem Gewicht. Also. Ja, vor allem, weil das iPhone ist ja auch ein Wienstein. Deswegen. Zieh die ganze Hose immer nach unten. Und Aussehen, Bedienbarkeit. Bedienbarkeit und Schnelligkeit und Kamera und so. Das ist alles Quatsch, braucht man nicht. Hauptsache Gewicht stimmt, Flash. Hauptsache großer Bildschirm. Ja, natürlich genau. Flash. Ja, ja, das ist ja auch ein Hype sowieso, um mal wieder auf das Ursprungsziel zu kommen, dass jetzt auch alle versuchen, Hype abzuschaffen. Durch was? Was? Hype, Flash abzuschaffen. Flash ja, schaffen die auch. Ja. Ist auch gut. Ja. Flash ist großer Mumpitz. Flash ist doof. Ja, für Übergangszeit war es jetzt okay. Ja, das war für Internet am Anfang war es okay, aber jetzt mittlerweile braucht es einfach wirklich keiner mehr. Nee. Das macht den PC einfach langsam. Sorgt für Ressourcen. Mehr Akku. Ja. Erzeugt Adobe-Luft. Ja. Schönes Rauschen. Genau. Ja. Adobe ist in einer Krise, oder? Was haben die eigentlich noch? Photoshop. Photoshop. Das läuft bei denen noch ganz gut. PDF-Reader. Also ja gut, der ist ja auch Quatsch. Wieso? Weil er so groß ist. Ja, es gibt prinzipiell ganz viele tolle Sachen mitmachen. Mhm. Gut, gibt es kleinere, die können das auch, aber, ja. Aber das ist der von Adobe. Aha. Hm? Der braucht immer so ewig zum Laden. Ich hasse den auch, ich hab den nicht. Ich hab den. Ich hab weil er so schön rot ist. Ich brauche den durch die Uni, weil die ganzen Skripte nur mit einem Adobe Reader geöffnet werden können, mit keinem anderen. Ehrlich? Sagen die, sagen die zumindest. Die Sinnfrage stellen. Welche Fremdsinnfrage? Nicht Frage? Sinnfrage, aber die Frage Adobe oder Adobe? Adobe eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Adobe. Machen wir eine Abstimmung, ich sag Adobe. Ich sag Adobe. Ich sag auch Adobe. Okay. Ich sag Adobe ist richtig. Ich sag Adobe. Okay. A-D-O-B-E, die wollen es als Abkürzung haben. Genau. Ja, Hypes. Gibt's noch Hype? Gibt's noch Hypes in diesem Podcast? Mir sind noch in der Laufe der Sendung ein paar eingefallen, die in den letzten Jahren waren, also in den letzten Wochen, aber das ist im Grunde nichts Besonderes. Weil, Wochen? Nein, nicht Wochen, in den letzten Monaten von mir aus halt. Na, es gibt die Riesenhype und die kleinen Hypes. Facebook ist ein kleiner Hype, ja? Facebook ja, halt, dies. Sarrazin war, Gutenberg war. Sarrazin? Ja, der ist ja schon länger her. Was? Ja, ich sage auch nicht in letzter Zeit. Ich habe Wochen gesagt. Ja, ich habe gesagt, das war nicht. Wochen her. Ich habe gesagt, was, ein Jahr? Echt? Nein. War, bevor ich in Australien war, war das schon ausgenudelt. Und wann bist du gefahren? Ende September. Das war so ab August. Das war ja Sommerloch-Thema. Es ist im Sommerloch, genau. Können wir auch noch drüber sprechen, warum gibt es das Sommerloch und was ist das? Sommerloch? Willst du nicht erst deine Hypes noch sagen? Ja. Sonst haben wir so ein offenes Thema. Nee, ich hab die im Laufe der Sendung wieder verloren. Ach so. Das ist wirklich so. Ja, Sache ziehen. Ja, Gutenberg meinte ich noch. Aber. Ja, ist ja auch ganz interessant, dass das da übers Internet, dass der gestürzt wurde. Oder dass Gutenplug, dass die da seine Arbeit untersucht haben. Genau. Wo wir ja vorher schon die Medien hatten da als jetzt ist doch der niedersächsische Forschungsminister. Ja, schon wieder einer. Ja, und dann, ich finde das ja sehr lustig. Ich finde es interessant, dass es nur Regierungsparteienmitglieder trifft zurzeit. Naja, die sind das größte Ziel gerade, oder? Ja, eben. Dann ich glaube, alle in allen Strukturen. Eben, wenn die nächste Regierung ist, hängen die wieder auf denen rum. Ich glaube, halt, wen du finden willst, da kannst du jemanden finden. Zurzeit wird auch nur CDU, FDP. Weil es halt die Regierung ist die momentan in der Krise sind. Ja, und die FDP natürlich, weil das die große Partei ist, die sich immer so darstellt, als wären sie sowieso die alle viel schlauer als alle anderen. Macht es halt am meisten Spaß, denen zu zeigen. Nein. Wollen wir gerade mal schätzen, wie die nächsten Wahlen ausgehen? Nein, wir machen nur Mädchen und Hypes. Okay, jedenfalls bleibt Angela Merkel Kanzlerin und die FDP kommt in die Regierung. Nicht in die Regierung, vielleicht nicht, aber in auf jeden Fall in den Bundestag. Ja, aber nur mit 7% höchstens. Das ist ja erstmal. Du weißt ja nicht, jetzt kommen wir erstmal, bevor den Wahlen kommen ja nochmal Steuersenkungen. Ja, komm, ey, ganz ehrlich. Meinst du, die kriegen das durchgeprügelt? Natürlich. Das haben die auch schon angekündigt jetzt. Jetzt kommen kann erstmal der Bundesrat keine, aber nicht 2013. Was dagegen machen? Der Soli können sie kürzen oder der Bundesrat, warum sollte der was dagegen machen? Weil der Bundesrat von der SPD regiert wird. Nee, der wird von keinem regiert. Ja, aber der dann Bundesrat sagt die, hat die SPD dann die Mehrheit. Sagt, dann kommt doch wieder ein Hype. Da kommt ein Hype was? Drum, dass dann die Bild-Zeitung schreibt, die gönnen uns das Geld nicht. Und dann, SPD, dann kann die SPD Sozialisten dann halt klauen unser Geld. Ja, aber dann heißt wieder, wir können verschulden. Halt dagegen das wir beklauen unsere Kinder oder so, heißt ja immer wieder wegen Schulden. Ja. Und so sehen. Mhm. Vor allem, also Bundesrat, keiner hat eine Mehrheit. Weder rot, grün, noch schwarz, gelb, noch lila gepunktet. Mhm. Das ist momentan echt ausgeglichen, oder was? Ja, es gibt. Ich dachte, jetzt durch Nordrhein-Westfalen wäre das an die SPD gegangen. Nee, also schwarz-gelb hat immer noch eine relative Mehrheit, aber können halt nichts durchkriegen. Okay, cool. Wusste ich nicht. Ja. Läuft. Worauf wolltest du eigentlich hinaus? Wir waren bei Gutenberg. Und haben wir Schreiber senken. Ja, das, aber da ist mir noch eingefallen, dass es halt doch, wenn es dann dieses wieder so eine Rückwirkungsding, die SPD könnte dagegen gar nichts sagen, gegen Steuersenkungen, wenn die CDU und die FDP das beschließen würden. Ja. Selbst wenn sie im Bundesrat eigentlich was dagegen sagen könnten, aber dann würde halt ein Medienhype entstehen, dass die SPD uns das nicht gönnt und so weiter, ja, gut, obwohl wir ja eigentlich uns das leisten können, bla bla. Aber das ist ja eigentlich eher Konsens im Land, dass wir die Schulden abbauen wollen, anstatt nicht uns Steuersenkungen. Deswegen aber trotzdem, wenn dann so ein riesen Medienhype entstehen würde, wenn die nur die Bildzeitung schreien würde, dann wäre es egal. Aber wenn dann auch andere Medien so darauf einstimmen würden, dass das Geld was ja eigentlich... garantiert sein wird, hundertprozentig. Ja. Das ist das Problem. Weil Steuersenkungen machen jetzt am wenigsten Sinn. Ja. Wieso? Ja. Warum jetzt Steuersenkung? Ja. Was für Steuern sollten denn gesenkt werden? Muss man sich ja aussuchen. Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer wieder senken? Ja. Ergibt gar keinen Sinn. Wo kommt das Geld dann wieder rein plötzlich? Wo kommt dann das Geld plötzlich wieder rein? Na, man muss überlegen. Also zum Beispiel die Arbeitnehmerlöhne steigen ja relativ schlecht. Ja, aber das dass Problem man dann ist... Halt sagt, wenn, dann entlastet man die halt so... Ja, stärkt dann auch wieder die Binnennachfrage. Und ja, damit entlastet man am meisten die Kleinverdiener. Aber dann entlastet Griechenland. Ja, war es nicht eigentlich so, dass wenn... Aber trotzdem, ich sehe es auch so, dass es Schwachsinn wäre, weil in einem Aufschwung sollte man die Steuern erstmal nicht senken. Eben, sondern gegebenenfalls erhöhen, aber das braucht man nicht. Muss ja erstmal, man muss halt auch noch bedenken, dass wir nach wie vor Schulden machen. Das ist ja das Problem. Wir machen Schulden, wir machen zwar weniger Schulden. Ein bisschen weniger Schulden und deswegen müssen wir jetzt wieder an die Grenzwerte hoch die Steuern senken, damit wieder mehr Schulden gemacht werden, damit die Grenzwerte, dass wir knapp an den Grenzwerten sind, was ja total bescheuert ist. Gibt es auch so eine EU-Richtlinie oder nicht, dass man nur so und so viel Schulden machen darf? Ja, diese Maastricht-Verträge. Mhm, genau, und da sind wir eigentlich noch relativ gut mit dabei, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Spanien zum Beispiel. Mhm. Naja, Spanien war ja bisher ja ganz gut von wegen der Staatsverschuldung. Die ist in Deutschland ja relativ hoch, ich glaube 80% des BIPs oder so. Okay, kann sein. Ja, ich weiß nicht, Spanien war da irgendwie nur bei 40% oder so. Ja, Spanien hatte auch große Probleme mit der Arbeitslosigkeit. Ja, mittlerweile ist da auch alles weggebrochen. Mhm. War eine riesen Immobilienblase. Yes, we camp. Was? Genau. Yes, we camp. Da auf dem Platz in Madrid. Das war doch der Hype bei denen. Ja. Okay. Dass sie dieses, also ein Meme eigentlich auch über das Internet, da haben die doch auf diesem Hauptplatz da gecampt. Aha. Vor dem, wie heißt es, Sagrada Familia oder so? Blaster. Ja, oder wie heißt der? Keine Ahnung, dieser Blaster da. Man kann auch sagen, dass dieses Buch Empört euch, das auch zu so einem kleinen Hype geführt hat, dass jetzt viele Jugendliche revoltieren in Europa. Also Frankreich, Spanien, Griechenland. Mhm. Ich glaube auch Italien. Da sind halt die Missstände halt so groß, dass es irgendwann so sehr nicht mehr geht, dass man halt sowieso revolutioniert. Aber dass jetzt halt alle auf dieses eine Buch beziehen. Ja, ja gut. Das ist schon ein kleiner Hype. Und dass jetzt das alles ist ja auch, weil das ist eine Entwicklung. Ich würde das nicht als Medienhype oder sowas machen. Das ist ja, man hat halt gemerkt, das ist ja auch ein Auslöser, war ja auch Libyen zum Beispiel oder die ganze, Ägypten zum Beispiel, dass man dann sagt, ja, die können was bewegen, wir können auch was bewegen, unsere Missstände sind auch groß, wir kämpfen auch dagegen oder wir campen dagegen. Ja. Ja. So auch. Ja. Ja, aber Hypes, Sommerloch wollten wir gerade machen. Sommerloch, oder? Genau, ja. Warum gibt das? Warum gibt es zwingend das Sommerloch? Warum im Sommer? Naja, also das Politik als Thema fällt ja erstmal weg, weil alle im Urlaub sind. Ja, weil der Bundestag erstmal auch Sommerpause hat, weil alle Urlaub haben. Wahlen gibt es in den Zeiten nicht. Ja, wäre halt bescheuert, da eine große, wichtige Diskussion reinzusetzen. Wobei die Enquete-Kommission hat sich ja neulich getroffen. Bitte? Die Enquete-Kommission hat sich doch neulich getroffen, oder nicht? Ja, aber... Okay. Ja, aber eine große Diskussion trotzdem wirst du da, oder eine Gesetzesänderung oder so, sowieso nicht, weil halt kein Bundestag ist. Ja, gut, aber ist auch klar. Eine große Diskussion, die wirklich... wichtig ist, da reinzusetzen, ist halt Schwachsinn, weil viele im Urlaub sind und da halt vielleicht auch mal zwei Wochen lang nicht jeden Tag Zeitung lesen und so weiter. Das heißt, die Diskussionen würden überhaupt nicht beim Volk ankommen. Deswegen setzt man da halt keine wichtigen Diskussionen und dann kommen da halt irgendwelche Leute, die erzählen, dass Überraschungseier verboten gehören oder so. Was? War doch vor 3 Jahren oder so. Diese eine FDP war das, glaube ich, auch. Frau, die gemeint hat, dass das so Erstickungsgefahr ist. Und ach, das war das, ich weiß. Und solche Themen kommen dann halt auch. Eine Steuersenkung ist auch ein schönes Thema für ein Superloch. Einfach für ein Superloch. Ja. Einfach ein schönes Thema, wo man nicht viel denken muss und einfach mal drüber reden kann. Da sind Hypes dann auch komplett idiotisch. Ja, also was ich glaube, was das Sommerloch jetzt füllen soll, ist Frauenfußball-WM. Ja. Weil jetzt was ja extrem von den Medien und der Politik und so allen gehypt wird, von wegen, das wäre so super und das wäre alles so schön. Aber schön. Immerhin 16 Millionen Zuschauer, das spricht ja auch dafür, dass es irgendwie wichtig ja, gefunden das, wird. Also ich finde, es passt einfach nicht zur Qualität. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Biathlon oder sowas anguckt, ja, das ist ja auch relativ populär und da ist ja so, dass die Frauen so ihr Handwerk verstehen. Ja. Wenn ich mir jetzt Frauenfußball angucke, da sind da Stoppfehler drin, die sind traurig, der Spielaufbau. Das, ja, das ist quasi wie, so ein Spiel Osnabrück gegen Paderborn. Ja, aber kann jeder drüber reden. Ja. Das, ja, weil ich finde auch immer so, Fußball ist sowieso langweilig. Also, ach Gott. Ja, ist doch so. Fußball ist ja schön, so aus dem Ja, schön, das ist vielleicht, aber das Einzige, was diesen Sport spannend macht, ist, dass man sagt, er ist spannend. Und wenn man halt sagt, also dass man halt unbedingt wissen will, wer gewinnt und so weiter. Und das gibt es halt beim Frauenfußball auch. Und wenn du da sagst, das ist spannend, dann findet man es auch spannend. Wenn es da Emotionen zu gibt, dann hat man auch Emotionen dazu. Ja. Und damit, also ich meine, ob die besser spielen oder nicht, ist eigentlich egal für den Hype. Es geht darum, Emotionen zu haben und irgendwie für eine Mannschaft halt sein zu wollen. Und die übertrieben. Also wenn aber du guckst jetzt auch kein Tischtennis im Fernsehen an, obwohl es prinzipiell ja auch spannend sein kann. Ja, aber da kannst du ja nicht so im aber du kannst da sagen, entwickeln. Selbst wenn jemand total super Tischtennis spielen kann, könntest du ja sagen, der spielt viel besser als die Frauen Frauenfußball spielen zum Beispiel. Ja, das kann man hier nicht so richtig vergleichen. Ja, wenn du es vergleichen könntest. Ach so, aber ja. Trotzdem ist Tischtennis dann völlig unwichtig und Frauenfußball wichtig, weil es halt für wichtig befunden wird. Das ist bei Sport ja immer so. Aber du kannst sagen, Basketball, Dirk Nowitzki ist total toll oder so, spielt super Basketball. Ja. Trotzdem ist in Deutschland Basketball überhaupt nicht groß. Ja, das ist richtig. Und in Amerika ist es groß. Zumindest Baseball und Football, was es in Deutschland auch nicht gibt. Ja. Ja. Und das ist halt immer, was halt alle sagen, was toll ist, da sind dann natürlich Emotionen. Bei Sport ist es halt wichtig, dass da viele Leute oder dass man selber betroffen ist. Und man selbst wird halt nur betroffen, wenn viele Leute betroffen werden. Und bei Frauenfußball sind halt viele offenbar betroffen oder wurden betroffen gemacht von den Medien. Ja, was ich bei Frauenfußball halt, was mir da wirklich immer aufregt, ist halt diese Sache mit, die spielen besser als die Männer, weil die gewinnen immer. Ja. Das ist sagt halt, denn sowas halt, noch? Es gibt wirklich noch Leute, die das sagen, die spielen besser als die Männer, was einfach totaler Quatsch ist. Ach so, weil, von wegen, sie spielen schöner und nicht so hart? Oder? Nein, sie spielen besser, weil sie mehr gewinnen. Ach so, ja, das ist doch nicht besser. Ja eben, wenn sie keine Konkurrenz haben, super. Ja, Frauenfußball ist wie Pferderennen. Mit Esel. Genau. Ja, aber trotzdem, darüber kannst du halt reden. Und das ist vielleicht tatsächlich so, dass ich habe ja vorhin gesagt, du könntest, wenn die Bildzeitung oder wenn sich alle Medien zusammenschließen würden und sagen würden und eine neue Krankheit erfinden würden, vielleicht ist das tatsächlich da mal gelungen. Oder? Weil ich meine, der Fußball war vorher völlig unwichtig, da gab es auch schon WMs und so weiter, aber die waren egal. Ja. Und die Spiele in der Liga sind vollkommen wurscht. Also keine Ahnung. Das ist halt im eigenen Land, das ist halt vielleicht auch ein Trick. Ja, gut, aber da wurde halt einfach mal plötzlich, ja, es gab auch in Basketball-WM im eigenen Land, das ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Ja. Gut, bei Handball war es relativ groß. Bei Handball war es relativ groß, genau. Ja. Da wurde es halt nochmal größer gemacht. Ja, aber das war auch noch zu der Zeit. Danach war wieder nichts. Ja, wird ja auch bei Fußball, Frauenfußball wird ja jetzt auch nicht lange halten. Also Frauenfußball soll einfach nur wieder so ein nationales Event werden. Genau. So wie halt bei den Männern, jetzt machen wir es halt bei den Frauen, hauptsache Fußball. Aber wenn alle mitspielen würden, wenn jetzt alle mitspielen würden für die ersten zwei Wochen und das auch quasi bewusst mitspielen würden und wissen, dass es jetzt nicht ernst ist, dann würde so viel Stimmung sein und so viel Emotionen plötzlich im Spiel sein, dass es dann wirklich so ein Sommermärchen wäre. Prinzipiell habe ich auch nichts gegen Frauenfußball. Die sollen ja auch spielen. Ja, die sollen ja auch von mir aus gewinnen. Die sollen sich alle freuen. Es sollen auch die Leute gucken, die es interessiert. Ja. Aber sie sollen mir damit nie auf die Nerven gehen. Und die ganzen Sendezeiten dazu müllen. Eben. Warum müllen wir jetzt uns zu damit? Weil jeder eine Meinung dazu hat. Ja, weil es ein Sommerloch ist und sonst ist ja nichts mehr jetzt groß. Momentan ist es gibt ja nichts. Ja. Griechenland spielt so vor sich hin. Ja. Streiken. Fertig. Ja, hat eh keiner mehr Arbeit. Ja, eben. Was soll ich eigentlich nur streiken? Ich weiß nicht. Naja. Man muss es ja versuchen. Was gab's sonst noch für Sommerlöcher? Wollen wir tatsächlich noch weiter reden, oder? Ich weiß nicht. Wollen wir den Sack zumachen? Dachte schon, oder? Weil er ist auch künstlich in die Länge ziehen. Bei Hypes gibt's immer noch eine Stunde. Ja, was? Macht mir doch schon seit über einer Stunde. Also bei Hypes haben wir eins vergessen, nämlich Internetvideos, Viral Videos und sowas. Stimmt. Ja, sind ja Meme. Ja, aber jetzt noch weiter. Kann aber mehr sein. Genau. Ja. Also es ist meinst du Herr Tutorial? Nee, den meine ich nicht. Es gibt ja den YouTube-Account Ray William Johnson. Das ist der meist abonnierte YouTube-Account auf der Welt. Ja. Das ist schon hart. Ja. Das ist schon super. Ja, der hat die meisten Subscriptions. Genau. Und, er macht, sein Konzept besteht daraus, dass er zweimal die Woche Viral Videos kommentiert. Genau, da nimmt er immer drei Videos von anderen Leuten, die halt irgendwo im Internet rumgehen, die halt irgendwie so und so viel 1000/Millionen Views haben und kommentiert die halt dazu. Und damit verdient er Geld. Richtig. Das war wahrscheinlich gar nicht mal so wenig. Da kriegt er jetzt auch Geld? Wie verdient er denn Geld? Bei YouTube ist es ja so, wenn du eine bestimmte Anzahl Subscriber hast, ich glaube ab 10.000 kriegst du von Google Geld. Ja. Und deswegen verdienen diese ganzen amerikanischen Vlogger, verdienen dadurch ihr Geld. Mhm. Die kriegen dann auch gar nicht mehr so wenig. Die kriegen dann schon ein paar tausend Euro im Monat dafür, dass sie Videos machen. Und dafür, dass sie YouTube weiter anheizen. Mhm. Das wusstest du nicht? Nee. Ist aber so. Interessant. Ja. Hätten wir auch machen sollen. Ja, finde ich halt schon irgendwie interessant, dass man einfach so, wenn man über Videos spricht, die man ja eigentlich auch im Prinzip sich so einfach so angucken könnte, ja, die da stehen, von wegen heute am meisten geklickt oder so, mhm, beim Browsing, dass man einfach sagt, nö, ich möchte das gucken, was er dafür gut befindet. Das ist aber auch super immer. Ja, ist auch Jesus! Melvin Johnson, eine Medienempfehlung. Wer es noch nicht kennt, sollte dorthin gehen. Findet es automatisch lustig, wenn man Englisch versteht. Ansonsten macht das keinen Sinn. What is this? Yes, then we close Then we make the sack zu. Yes, make it. Ja. Gibt es eigentlich, sonst gibt es eh nichts mehr zu sagen, oder? Doch, es gibt ganz viele Hypes, zum Beispiel den Hype, sich zu verabschieden, macht jeder. Macht jeder, wir, und das machen wir jetzt auch. Deswegen sagen wir jetzt tschüss. Jo, gute Nacht, Leute, macht's gut. Naja, die hören das ja jetzt zum nicht Aufstehen. Das, genau, ist doch beim Mittagessen. Sonntag 0 Uhr kommt 0 Uhr. Das ja. Achso. Obwohl, dann gehen sie vielleicht ins Bett. Muss ja nicht jeder um 0 Uhr downloaden. Ja, aber jetzt ist ja schon 1 Uhr irgendwas. Natürlich müsst ihr jetzt, bitte. Also wir erwarten schon was von unseren Fans. Okay, dann guten Morgen, Fans. Ja. Gut, ja, dann, gut, dann, schönen Sonntag. Ja, oder halt wann auch immer ihr das hört. Ja, hört es im Zug. Macht's bis gut. In 2 Wochen. Mach's gut. Nächste Woche, in 2 Wochen sprechen wir wieder über was Filmisches, also nicht über. Ja, aber das wirst du ja jetzt auch gleich ankündigen. Das werde ich auch gleich ankündigen. Wie man das von uns gewohnt ist. Genau, und dem letzten Tief. Wir bleiben uns ja treu. Genau. Dann macht's mal gut, bis in 2 Wochen. Schön. Tschüss. Ciao. Keiner kann leben, während der andere überlebt. Der berühmte Zauberer der Welt geht in den letzten Kampf. Deswegen sprechen wir in der nächsten Folge über Harry Potter hier im Einschalten, Abschalten.